erkenne, aber bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe in diesem Raum, glaube ich, vor 35 Jahren mal unterrichtet. Aber Sie wissen ja, wie das ist mit dem Gedächtnis, nicht? Dass das auch sehr poetisch ist und man also viel dazu tut. Aber wahr ist, dass ich da irgendwo mein Büro hatte, da oben, und es stimmt auch, ich habe also Klaus Holzkamp und Ute Osterkamp also sehr viel zu verdanken, also dass ich diese Stelle damals hier bekommen habe, obwohl ich dann theoretisch mit ihnen ziemlich uneins geworden bin, unter anderem was die wegen der Rolle der Psychoanalyse, die mir immer sehr, sehr wichtig gewesen ist. Ja, dann gibt es ein ganz altes Buch von mir aus dem Jahr 1977, das ist so eine Art, auch so was Theoretisches, Grundlegendes, das will ich nur hier erwähnen, Ökonomische Zwänge und menschliche Beziehungen, damals bei Rowohlt erschienen, ist 2004 etwas verändert und ergänzt aufgelegt worden. Und das sind so, da geht es um so ganz grundlegende Sachen, also auch die, was ist der Mensch und was macht der Kapitalismus aus dem Menschen. Und das ist so ein bisschen in Verbindung, aber auch in kritischer Distanz, also zu dem, was damals hier von Holzkamp und Osterkamp produziert worden ist. Nicht? Also, aber heute bin ich mehr als Praktiker da. Das war damals so, hier am, gibt es so Interesse an Geschichte des Psychologischen Instituts ein bisschen, oder des PI, wie wir damals gesagt haben, im Fachbereich 11, ja? Wir hatten auch schon eine Führung vor ein paar Tagen. Also Sie hatten schon eine Führung. Sieht man denn noch was von dem Alten? Ja, okay. Es steht ein Klavier drin, in diesem Alten. Ah, okay. Da nur, was wollte ich jetzt erzählen? Achso, ich wollte was über, es war damals so, es war so, also im ersten Studienabschnitt war alles sehr dominiert von Theorie, also von Holzkamp und Osterkamp und ein paar anderen, ich habe da eben auch so Vorlesungen gehalten, ganz komplizierte Sachen und so. Und dann kam immer der große Bruch, zweiter Studienabschnitt, was machen wir jetzt mit den Menschen, ja, also nachdem wir vorher theoretische Sachen gehört und diskutiert haben. Und das haben auch alle gesagt, der große Bruch zwischen dem ersten und zweiten Studienabschnitt. Und ich bin im zweiten Studienabschnitt also völlig unbedarft, ja, ich war also völlig, völlig unpraktischer Mensch bis dahin in der Psychologie, bin ich in das sogenannte Heimprojekt hineingekommen, das da von Rainer Balloff, den ich morgen auch treffen werde, wieder hier geleitet wurde. Mich hat man da so als Gast, da jungen Besserwisser, Assistenzprofessor, so mit hineingenommen in diese Praktikergruppe, die mit Heimkindern gearbeitet haben und mit dissozialen Jugendlichen, wie man so sagt, und Jugendkriminalität auch und solche Sachen. Und da bin ich dann zum ersten Mal mit richtigen Menschen in Kontakt gekommen, die richtige Probleme hatten und wusste erstmal nicht aus und nicht ein. Zum Beispiel habe ich dann mal Supervision machen müssen in einem Heim mit Erziehern. Also wenn ich heute daran denke, ja, ich bin Lehrsupervisor mittlerweile, würde ich sagen, es war unverantwortlich. Ich habe irgendwas da denen erzählt über Emanzipation und also es war gut, aber wir haben dann irgendwie gelernt, ja, und da bin ich eben den Kollegen sehr, sehr dankbar, dass das ging, ja. Also Leuten vom Heimprojekt, aber eben auch zum Beispiel Osterkamp und Holzkamp, die das wohlwollend beobachtet haben und auch wissen wollten, was da passiert, dass ich dann eigentlich zu einem Praktiker geworden bin, dann Therapieausbildung gemacht habe, zunächst im Psychodrama, später dann auch in Traumatherapie und so weiter. Das ist so, ist dann so, ist so mein Werdegang. Und jetzt bin ich unter anderem ein Handwerker. Ich finde den Begriff des Seelenklempners eigentlich gar nicht so schlecht, weil es in der Psychotherapie immer, würde ich sagen, geht um Verfahren oder im Falle des Traditional Healing bei Schamanen und so weiter, um Rituale geht, Rituale zur Befreiung von eingeklemmtem Leben. Also das finde ich irgendwie passend. Im Falle einer Neurose sieht das ein bisschen anders aus als im Falle eines Traumas, diese Befreiung von eingeklemmtem Leben. Im Falle von Trauma ist das Leben eher eingeklemmt durch einen großen Schrecken, so eine Art Schreckstarre, die den Menschen behindert, einklemmt, also körperlich auch oft verkrampft macht, so fast scheintot, ja, wirken traumatisierte Menschen manchmal. Und im Falle der Neurose ist die Einklemmung des Lebens, die Behinderung eher, so wie das die Psychoanalyse beschrieben hat, vom Über-Ich her, von einer Moral, die die Menschen entmutigt und hemmt und zu viel Verdrängung ihnen abfordert. Nicht? Aber das finde ich so als Definition von Psychotherapie nicht so schlecht, diese Formulierung, Befreiung von eingeklemmten Leben. Und so wie ein Klempner eben auch da irgendwie schaut, dass alles wieder fließt, ja, und dass der Haushalt funktioniert und man wieder Freude am Abspülen und Kochen und so hat, so ähnlich sehe ich das manchmal als Psychotherapeut. Obwohl es manchmal sehr, sehr schwierig ist und das Abflusssystem und die Küche sich überhaupt nicht mehr reparieren lässt, also um in diesem Bild zu bleiben. Jetzt aber noch was Theoretisches, noch einmal zurück. Diese Veranstaltung ist, glaube ich, unter mehreren Überschriften angekündigt worden, ist auch in Ordnung so. Eine dieser Überschriften handelte von der Dialektik von Widerstand und Anpassung oder Widerstand und Leben. Das ist eine Spannung, die, glaube ich, unhintergehbar ist in unserem Leben, aber auch in der Berufspraxis als Psychologe oder Psychotherapeutin. Das ist unhintergehbar. Man kann das in der Holzkamp-Sprache beschreiben. Ich beschreibe es lieber in der Sprache von Peter Brückner, den ich ganz gut gekannt habe und eben zusammen mit anderen zur Zeit seines Berufsverbots nach dem Herbst 77 auch vertreten durfte in Hannover. Das ist ja dann später rehabilitiert worden. Also der Peter Brückner hat es immer wieder oder mehrfach sehr gut beschrieben. Er sagt, wir müssen uns natürlich anpassen an Gegebenheiten, an Bildungs- und Gesundheitssysteme, Arbeitsbedingungen, sonst kommen wir nicht durch, sonst haben wir sozusagen auch gar keine Grundlage, auch für ein einigermaßen befriedigendes, vielleicht sogar manchmal glückliches Leben. Und dann ist es auf der anderen Seite so, dass wir immer auch Widerstand leisten müssen gegen das Fortschreiten von Demokratiezerstörung, Menschenrechtsverletzungen, Demütigung und Entwürdigung in unserer Gesellschaft. Das müssen wir machen. Ja? Da kommt man nicht dran vorbei. Er hat damals unter anderem, was man in Kreisen der bürgerlichen Politik nie gewürdigt hat, diese Gedanken entwickelt in einer sehr deutlichen Kritik, also der RAF und des 2. Juni, den es hier auch in Berlin gab, also unseren Linksterroristen damals, wo er gesagt hat, die verstehen das nicht. Ja? Die verstehen, die haben nämlich so gesagt, man muss Widerstand leisten bis zum Letzten und wer den Widerstand nicht leistet, ist auf der Seite dieses Schweinesystems, ja, des Imperialismus, und die Polizisten, die Bullen, sind Bullenschweine, und wer nicht gegen die ankämpft, wer nicht Widerstand leistet, ist ein angepasster Feigling. Nicht? Also, und er hat gesagt, das ist eine völlig überzogene Sichtweise unseres Seins in dieser Gesellschaft. Das hält erstens kein Mensch durch. Ja? Er sprach von einem Amoklauf der Abstraktionen. So kann man nicht leben. Und alle Menschen brauchen, sogar die, die wirklich Widerstand leisten müssen manchmal gegen Unrechtsregime, sei das jetzt im Iran oder jetzt vielleicht auch zunehmend in der Sowjetunion, in Russland. Alle Menschen brauchen so etwas wie einen gelingenden Alltag, ja, in dem man sich erholt, in dem man seine Familie hat, die Kinder aufzieht, ja, und einen gelingenden Alltag, der auch geschützt ist von den Aufregungen des Widerstands und der Kämpfe. Und das haben die nicht verstanden, die RAF-Leute und andere. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diejenigen, die sozusagen nur sozusagen ihren Alltag und ihre Schrebergärten pflegen, oft genug nicht mitbekommen, dass die Grundlagen dieses Alltags und oder auch der Arbeitswelt, an die man sich anpassen muss oder angepasst hat und immer weiter anpasst, dass diese Grundlagen sozusagen schon erodieren, ja, und verteidigt werden müssen. Ja. Oder im Gesundheitsbereich, wenn es uns nicht gelingt, wenn wir da unsere Arbeit machen oder im Bildungssystem und wenn wir sozusagen die sogenannten Gesundheitsreformen, die Ökonomisierung, die Menschenwürde vieler Patienten und Klientinnen gefährdet, wenn wir diese Tendenzen nicht bekämpfen, manchmal auch durch Streik oder durch Protestaktionen, wenn man das nicht macht, dann ist auch die Gesundheits- und Bildungsarbeit eine Sisyphusarbeit, wenn man die Menschenwürde der Klienten nicht verteidigt. Ja? Und auch die eigene in gewisser Hinsicht nicht verteidigt. Ne? Also man muss beides machen. Aber alles zu seiner Zeit. Und manche Menschen, wie soll man sagen, sie haben biografische Phasen, wo man sehr viel Widerstand leisten kann und das auch okay ist, wo man, was weiß ich, auch nachts kampieren kann auf irgendwelchen Plätzen, nicht? Protestierend. Und dann gibt es Zeiten, wo man zum Beispiel ein Baby hat und geschützte Räume braucht für sich und das Baby und der man nicht den ganzen Tag Widerstand leisten kann. Und, oder man ist ein bisschen krank oder man hat andere Probleme, dann darf man sich auch schonen. Ja? Aber das gehört auch zu dieser Dialektik. Und es gibt historische Konstellationen, in denen mal der Widerstand manchmal sehr, sehr wichtig ist. Denken Sie an die Nazizeit. Und man muss diese historischen Epochen auch unterscheiden. Peter Brückner hat ja auch eine Autobiografie geschrieben über sein eigenes Leben als halbjüdischer Junge ja, in Deutschland, wie er da überlebt hat. Und da kommt das auch vor. Nicht? Dann beschreibt er das Abseits als sicherer Ort. Es gibt sicher noch im Wagenbach Verlag, nicht? Wo er das auch beschreibt, wie das war. Also er wollte das Regime überleben, er wollte auch Widerstand leisten. Das Überleben war schon irgendwie auch ein Widerstand. Er wollte nicht irgendwie, ja, wollte seine Würde bewahren. Und dann hat er gesagt, aber ich habe mich auch angepasst. Zum Beispiel an diesen Kult der Leibeserziehung. Er war nie ein super Sportler, aber er war ein guter Schwimmer. Ja. Dann hat er das irgendwie, hat er trainiert und hat sich ein Stück weit diesem System angepasst. Ja, und dadurch hat er überlebt und hat ein paar Leuten vielleicht auch helfen können. Nicht? Und das ist auch so ein Beispiel. Also gut, und dieser Flüchtlingsbereich, über den ich jetzt heute rede, also Trauma und Flüchtlingsarbeit, das ist nur ein Sonderfall, wo es um diese Dialektik von Widerstand und Anpassung geht. Nicht? Man muss sozusagen da seine Alltagsarbeit machen als Psychologin, Therapeutin oder Sozialarbeiterin. Man muss ordentlich sein Handwerk machen. Ja? Und es gibt auch sozusagen immer wieder dazwischen und oben drüber oder unten drunter, ich weiß nicht, jedenfalls im Kontext dieser Arbeit, gibt es die Notwendigkeit, Widerstand zu leisten, zu protestieren, auch manchmal zu demonstrieren, Menschenrechtsverletzungen vor Gericht zu bringen, Gutachter zu bekämpfen und so weiter. Das ist nicht so leicht, das unter einen Hut zu bringen. Nicht? Das werde ich dann ausführen an Beispielen. Und ich glaube, das gibt es aber auch in vielen anderen Bereichen. Es ist nur im Flüchtlingsbereich, wird es so deutlich, weil da die Menschenrechte der Klienten oft sehr mit den Füßen getreten werden. So, das war die Vorrede oder ein Einstieg. Nicht deshalb ist das kein Zufall, dass ich diese beiden Bücher fast gleichzeitig geschrieben habe, hier über Jörg Haider und seine Nachwirkungen, wo ich dann ganz stolz bin, dass vieles wirklich dann auch sich jetzt vor kurzem bewahrheitet hat, dass ich ihn da als Betrüger, Schwindler und Betrüger beschrieben habe. Und auf der anderen Seite dieses Buch hier, die Behandlung der Opfer über die Arbeit mit Flüchtlingen, das hängt zusammen, weil der oberste Flüchtlingsverfolger bei uns im Land eben der Jörg Haider war. Nicht? Vor allem in Kärnten, wo ich herkomme, nicht? Da war ich Landeshauptmann und da ist immer noch das Thema. Ja? Darf man Flüchtlinge internieren, die gar nicht kriminell geworden sind und ihnen das Etikett gefährliche Kriminelle aufkleben und so weiter. Das findet bei uns immer noch statt als Teil dieses Haider-Erbes. Und Sie merken schon, ich rege mich dann da jetzt schon wieder auf, was nicht sehr gesund ist, auf die Dauer manchmal schon. Nicht? Und da geht es um diesen Affekt der Empörung. Ne? Man empört sich dann immer wieder und das muss auch sein. Aber wenn man sich den ganzen Tag empört, dann kriegt man Probleme mit dem Blutdruck. Ja? Also, und irgendwann bricht man weg. Gut. Also so ist das. Jetzt fange ich an, sozusagen eher handwerklich über Psychotherapie mit Flüchtlingen zu reden. Das machen wir im Rahmen einer NGO in Kärnten seit 12 Jahren. Wir haben es da vorher aber auch schon gemacht in anderen Kontexten, eigentlich seit 1992, ja, als die ersten Flüchtlingsströme aus dem ehemaligen Jugoslawien kamen. Sie müssen sich das geografisch auch so vorstellen. Also man sieht von Klagenfurt auf die Karawanken und da oben lief die Grenze zum ehemaligen Jugoslawien. Ne? Und als 1992, 93 dann die Kriege losgingen, waren also Zehntausende von Flüchtlingen oder in Kärnten, also wenn nicht 100.000 plötzlich. Nicht? Und wir haben nur 500.000 Einwohner. So, und da sind wir dann notgedrungen zu therapeutischen Experten geworden. Am Anfang haben wir da ziemlich einen Unsinn auch gemacht. Wir hatten zum Beispiel die Supertheorie. Alle, die kommen, müssen erstmal erzählen, was sie Schreckliches erlebt haben, vor allen Dingen auch die vergewaltigten Frauen. Ja? Ich meine, das sagt heute keiner mehr, aber früher wusste man, damals wussten wir das nicht besser. Nicht? Entschuldigung, wie haben Sie das benannt? Wie bitte? Die was Therapie? Sagten? Die Psychotherapie, oder? Nee, Sie haben gerade also dieses quasi auch. Er sagte, wir hatten die Supertheorie. Also wir hatten Supertheorie, ja. Während man sich inzwischen ein bisschen. Wir haben gesagt, erzählen, reden, ja. Sofort und so, das ist. Und, nee, ich habe schon verstanden. Ja, das ist für manche Leute sogar gut, wenn sie es wollen. Das aber ist das, der Ansatzpunkt, der nicht die verstehen. Ja, es ist Unterschied. Man kann auch nicht andersherum sagen, Leute, die gleich reden wollen, sollen nicht gleich reden. Aber man muss ganz vorsichtig sein und vor allem kann man es nicht zum Programm machen. Ne? Richtig. Ja. Aber okay. Für den Asylantrag, für die Anhörung, ist es notwendig, alles zu erzählen? Für die Anhörung beim... Das ist das. Ja. Die Anhörung ist bei uns oft erst nach ein paar Monaten. Also, und das ist aber schon ein Dilemma, was Sie jetzt schildern. Das heißt, man würde das therapeutisch gar nicht unbedingt wollen, dass jemand so bald schon erzählt. Ja? Aber für die Anhörung im Asylverfahren ist es oft notwendig. Ja? Aber das muss man dann gut vorbereiten. Sie arbeiten offenbar in dem Bereich, ne? Ja? Ja. Okay. Hier in Berlin gibt es ja die Ich wollte nur sagen, es ist absolut relevant im bundesdeutschen Asylsystem, alle Asylgründe und die Anhörung ist mindestens eine Woche bis zwei Wochen nach der Einreise. Alles, was später vorgetragen wird, ist nachher als nicht beachtet, ja. Eingestellt. Ja. Deswegen ist es so wichtig. Ja, aber es gibt unterschiedliche Weisen des Erzählens. Es gibt sozusagen einen etwas Distanziertes, auch emotional Kontrolliertes, ne, bei dem der Betreffende auch weiß, dass er aufpassen muss, dass er nicht zusammenbricht. Nicht? Und es gibt das in der Psychotherapie manchmal stattfindende Emotionale, die erzählen bei einer Traumarekonstruktion mit den Gefühlen. Nicht? Der Erzählende die Gefühlsausbrüche beim Interview mit dem Beamten kriegt, dann bricht er sowieso weg, ja? Dann kann er nicht mehr, nicht? Also es gibt unterschiedliche Weisen des Erzählens, nicht? Aber das haben wir damals auch alles nicht gewusst, ja? Und wie kann man Trauma definieren? Ich mache das also, versuche das mit Hilfe dieser Folien. Ich möchte Ihnen also die DSM-4 und ICD-10 Definitionen ersparen, das ist zu akademisch oder kann man nachtragen. Also die Intrusion gibt es, die mit Albträumen, Flashbacks und so weiter, die Vermeidungssymptome und die Übererregungssymptome, abgekürzt gesagt, aber es gibt auch sehr viele kulturspezifische Symptome und Symptome, die man gar nicht erwartet bei Traumatisierten, die nicht vorkommen in den Manualen. Nicht? Also zwei amerikanische Traumaforscher, Wilson und Lindy, haben im Zusammenhang mit Trauma von einer Abyss Experience gesprochen, also eine Abgrunderfahrung. Das finde ich eine ganz gute Definition. Also der Traumatisierte, die Traumatisierte fühlt sich, als wenn sie in einen Abgrund stürzt, der Boden wird weggezogen unter ihr oder unter ihm und es ist wie ein Stürzen ohne Halt. Ja? Und das ist ein Bild, das hat ein kosovarischer Flüchtling 2000 etwa gezeichnet. Nein, Entschuldigung, nein, das ist ein bosnischer Flüchtling, 1993 so, der immer so Albträume hatte, und dann haben wir darüber geredet, hat er das aufgezeichnet, der Albtraum, hauptsächlich der Albtraum, nachts in einen Schacht zu stürzen, und dann stürzt er, und dann fragt man, ja, was ist, oder er fragt sich, wann hört das auf, und es hört nie auf, er stürzt immer weiter in einen Schacht, nicht? Und das hat er hier aufgezeichnet. Dem ist es nachher ziemlich schlecht gegangen, nachdem es ihm vorübergehend ganz gut ging, hat er unglücklicherweise bei uns in Klagenfurt in einem Haus gewohnt, wo es dann gebrannt hat und ein Flüchtlingskind aus dem Kosovo nicht gerettet werden konnte, verbrannt ist. Und das entsprach so in einem so großen Ausmaß dem, was er selber vorher erlebt hatte in einer belagerten Stadt, das Verbrennen von Kindern, die er nicht retten konnte als Sanitäter, dass er sich davon dann nicht wieder erholt hat. Nicht? Das ist also der ist dann, was ganz, ganz selten passiert, psychotisch geworden, mehr oder weniger. Ja? War das aus rassistischen Gründen, das Feuer? Wie bitte? Hat das aus rassistischen Gründen? Nein, das war wirklich ein Unfall, wobei es bei uns in Kärnten 2008 tatsächlich einen rassistischen Anschlag auf ein Heim gegeben hat mit einem Toten und mehreren Schwerverletzten. Ein Anschlag, den man vertuscht hat auf Weisung unseres Landeshauptmanns, wie man inzwischen weiß. Ja? In dem Fall war es wirklich einfach ein blöder Zufall, wie von einem bösartigen Hollywood-Regisseur ausgedacht. Und inzwischen ist er gestorben, soweit ich weiß. Also Abyss Experience. Es wird ja Trauma auch definiert als eine Erfahrung von großer Verzweiflung und Hilflosigkeit, verbunden mit dem Zusammenbrechen sozusagen der Coping- und Abwehrmechanismen, über die wir verfügen, aber nicht nur in einem Bereich oder bei einem Mechanismus, sondern sozusagen auf breiter Front. Also es steht einem fast nichts mehr zur Verfügung an Bewältigungsmechanismen, die man früher hatte, nicht? Ein Zusammenbruch der Handlungsmöglichkeiten auf breiter Front. Dazu habe ich auch hier noch ein paar Bilder. Das ist ein Bild, ist das so? Ja, stimmt so. Das haben wir in einem anderen Forschungsprojekt bekommen, wo es eigentlich über Rechtsextremismus ging, Rechtsextremismus und Gewalt bei Jugendlichen in Südösterreich. Und in dieser Klasse, wo sie so gemalt haben zum Thema Gewalt und Ausländer, die Jungs, Jungen und Mädchen, hat dieser Junge, ich glaube so 15 oder 16, aus Bosnien, dieses Bild gemalt, nicht? Also Bombenstimmung, nicht? Heißt das. Da fallen Bomben auf ein Haus, aber wie durch Zauberhand durchschlagen die nicht das Dach, ja? Eigenartig, ja? Und das könnte man als Beispiel dafür nehmen, dass eine traumatische Erfahrung sozusagen auf ein resilientes Subjekt, wie man es im Jargon nennt, stößt, also oder ein Menschen, der starke protektive Faktoren hat, sozusagen ein starkes und flexibles Dach, ja, auf dem Kopf. Und der Humor, den dieser Junge offenbar hat, mit dieser Bezeichnung Bombenstimmung, ist selber ein Resilienzfaktor, nicht, bei manchen Menschen. Also er hat das so erlebt oder bei jemandem gesehen, ja. Also kein völliger Zusammenbruch. Und das ist ein Bild auch von so einem Jungen aus Bosnien. Ich glaube, es muss so. Das heißt Zerstörung, sieht man oben ganz schwach. Und das sieht aber ganz anders aus, nicht? Da sehen Sie, dass das Haus, das ist ein großes Haus, so kaputt ist, dass man sich fragen kann, ob das je wieder bewohnt wird. Nicht? Also es gibt ja diese Klischee-Frage bei Trauma, oder der Spruch, nichts wird wieder sein wie vorher. Nicht? Also ist das Haus überhaupt noch bewohnbar? Ist da überhaupt noch ein Leben möglich? Und daneben gibt es noch so ein kleines Kindhaus, könnte man sagen. Das ist auch ziemlich zerstört. Nicht? Und das ist so irgendwie vielleicht ein Bild für diese Zerstörung auf breiter Front, wo man sich fragen kann, ist da noch Leben möglich? Ist da wieder Leben möglich? Ja? Manche sagen ja auch, dass die Häuser so etwas sind wie Bilder für das Selbst eines Menschen oder so. Das kann man auch wie Elternteil und Kind sehen, dieses Bild. Ne? Flüchtlingskinder malen übrigens fast immer Häuser, Häuser, Häuser. Da kann ich Ihnen nachher noch ein paar Beispiele vielleicht zeigen. Ja, also Sie wissen, viele von Ihnen werden das wissen, dass man heute die Traumatherapie sehr stark eben auf diese Resilienzfaktoren bezieht. Am Anfang vor allen Dingen Resilienzstärkung, Ressourcenarbeit und so weiter, Phase 1. Ja. Manche sagen sogar Phase 1 bis 7. Und dann kommt Phase 8, Traumaexposition, Traumakonfrontation, auch nicht immer, aber doch meistens. Und bei den Flüchtlingen muss man sie machen, wegen der Asylverfahren und der Aussagen, die sie machen müssen. Es muss zu einer Traumaerzählung kommen, ja, bei Flüchtlingen in Stufen. Und, also, und es gibt eben die Traumaexposition, Traumakonfrontation und dann gibt es die Phase der Integration. Der Integration in sozusagen ein normales Leben, jetzt ohne Trauma. Das ist auch nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Wenn man auf einmal keine Albträume mehr hat, was mache ich dann nachts mit der Zeit? Lese ich jetzt Bücher oder ist auch nicht immer, man muss sich umstellen. So, das ist hier ein Bild aus einer Traumaerzählung, also Traumakonfrontation, wenn Sie so wollen, mit Hilfe von Erzählungen und eben auch Malen, nachdem wir vorher gute Erinnerungen auch gemalt hatten. Das ist ein Mann aus dem Kosovo, der 1999 zu uns gekommen ist und ich habe ihn vor ein paar Wochen gesehen. Er lebt immer noch bei uns in Kärnten, obwohl man ihn schon einmal ausgewiesen hatte und inzwischen glücklicher Opa geworden. Und damals war seine Situation aber sehr schlecht und sehr gefährdet. Und der hatte so Symptome, die erst rätselhaft waren. Dem haben sich bei lauten Geräuschen oder wenn ein Auto plötzlich angehalten hat oder ein Streit im Haus war, in der Unterkunft, haben sich dem so die Haare aufgestellt. Nicht? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal... Ja, das käme irgendwie nur aus einem schlechten Film. Ja? Oder eine solche Gänsehaut, dass sich die Haare aufstellen. Und er hatte auch die Orientierungsfähigkeit verloren, hatte auch Herzschmerzen und Augenschmerzen. Die Ärzte haben nichts gefunden. Später hat sich herausgestellt, er hat irgendwie zu viel gesehen und zu viel, wenn man so will, Herzeleid erfahren. Aber am Anfang war das alles rätselhaft und die Kinder, seine Jungs, die schon heranwuchsen, die waren glaube ich so 12 und 14 damals, haben den Papa für weniger verrückt gehalten. Ja? Auch seine Schreckhaftigkeit, das war kein Vater mehr, an dem man sich anlehnen konnte. Und er selber hat sich auch für mehr oder weniger verrückt gehalten. Gut, dann ich war da aber auch noch nicht so fit und geübt mit Psychotherapie, aber wir haben es hingekriegt, ihn zu stabilisieren und dann auch die Geschichte zu hören, die er erlebt hat. Er war bei der UCK, musste dort mitkämpfen, war nicht sehr begeistert, hat gegen Serben gekämpft damals. Dann ist er, nachdem er gehört hatte, dass seine beiden Brüder auf seltsame Art umgekommen waren, die auch bei der UCK waren, ist er desertiert, durch ein Dorf gekommen, das auch später sehr bekannt geworden ist. Und er wollte dann mit seiner Familie nach Deutschland oder Österreich. Er wollte zum Ort, wo seine Familie war, vielleicht 10, 15 Kilometer weiter weg, ist zu Fuß, dann durch ein Dorf gekommen und dann lagen da lauter Leichen, massakrierte Leichen mit abgehackten Gliedmaßen und so weiter. Dann hat er die Kurve genommen und ist sozusagen in die andere Richtung gegangen oder und da lagen da wieder Leichen, ja. Und dann ist er wieder einen anderen Weg gegangen oder weg ausgewichen und lagen da wieder Leichen, die zerhackt waren. Und dann wusste er überhaupt nicht mehr, wo er hingehen sollte. Ist lange herumgeirrt und ist dann auf eine Straße gekommen, die nach Hause führt. Nicht? Also da sieht man so ein bisschen, dass diese zum Beispiel so ein Symptom wie Verlust der Orientierungsfähigkeit etwas zu tun hat mit traumatischen Erfahrungen, die den Betroffenen auch erstmal gar nicht so bewusst sind. Und hier sehen Sie eben auch, wo er da so einem zerhackten Mann begegnet. Der hat auch so eine Mütze auf, die ist aber auch irgendwie verzerrt von diesen traditionellen Familienoberhäuptern, den albanischen Familienoberhäuptern, und die Hand ist ab und so weiter. Und hier sehen Sie eben, dass sich ihm die Haare aufstellen in der Situation. Ne? Und dann wird dann manchmal deutlicher, wo die Symptome herkommen. Nicht? Und das ist dann auch so der Punkt, wo man in der Traumatherapie oft sagt, das ist auch schon oft gesagt worden, Sie sind nicht abnormal, sondern Ihre Symptome sind normale Reaktionen auf eine abnormale Situation. Ne? Das sagt man fast immer in einer Traumatherapie und das ist fast immer entlastend. Manchmal sagt man das eben auch schon ziemlich am Anfang. So, jetzt, aber dem geht es inzwischen gut, nachdem wir jahrelang darum gekämpft hatten, dass ein psychiatrisches Gutachten, was diesen Mensch bescheinigt hat, dass er nicht traumatisiert ist und deshalb abgeschoben werden kann, nachdem dieses psychiatrische Gutachten dann im Endeffekt doch bekämpft werden konnte und für ungültig erklärt worden ist. Also ich meine, das lag so auf der Hand, dass der Mann schwer traumatisiert ist, aber ihm wurde vorgeworfen, dass er in der psychiatrischen Begutachtung nicht von sich aus alle Traumasymptome aufzählen konnte. Ja, das kann sowieso kein Traumatisierter. Gut. Geht's noch, die Aufmerksamkeit? Oder wollen Sie schon mal ein paar Zwischenfragen stellen? Sonst gibt es so eine Intrusion bei Ihnen, wenn ich Sie. Ich gehe nachher noch auf Psychotherapie ein bisschen ein. Das war jetzt so ein Vorgriff. So, das ist hier ein Bild von einer afghanischen Frau, über 10 Jahre alt. Und da sehen Sie, schauen Sie sich das einmal kurz an. Unten sehen Sie den sogenannten sicheren Ort, den wir eben oft imaginieren lassen, auch manchmal aufmalen lassen. Also ein Ort, wo es gut ist, wo man sich sicher fühlt. Das sieht so aus wie eine Mischung aus Afghanistan und Kärnten. Mit einem See und mit einem umzäunten Haus und so weiter. Und oben sehen Sie traumatische Erinnerungen, die diese Frau aufgezeichnet hat. Und schauen Sie sich das mal kurz an. So, tue ich das wieder weg. Und jetzt wäre eine Frage, was haben Sie da gesehen an traumatischen Figuren oder Bildern? Kann es jemand aus der Erinnerung sagen, stichwortartig? Erschießung. Wie bitte? Jemand wurde erschossen. Jemand wurde erschossen, ja. Und dann stand da noch jemand mit so einem Säbel über jemanden, der auf dem Boden lag. Wo jemand mit einem Säbel irgendwie auch zerhackt wird, oder? Ja? Hm, noch was? Ja, es waren also irgendwie immer Situationen, wo jemand anderes einem anderen Menschen Leid angetan hat. Ja, das kann man sagen. Ja, ja, ja. Dann kommt auch so eine Szene, wo ein Bombardement zu sehen ist da oben, nicht? Und auch Wasserknappheit hier. Ja, so. Aber was die meisten Menschen nicht sehen oder erst später, viele Betrachter, ist das Bild ziemlich genau in der Mitte. Sehen Sie das? Was? Können Sie das erkennen? In der Mitte. In der Mitte. Nee, da ist eine Frau mit einem Kind. Ist das nach Vergewaltigung vielleicht? Wie bitte? Ist nach Vergewaltigung entstanden, das Kind? Nein, nein, nein. Aber schauen Sie mal, was das Kind hat, greift nach dem Hand der Mutter und nach dem Arm der Mutter und der ist abgehackt. Ja. Nee? Und das ist irgendwie doch sehr schlimm, nicht? Wo man einfach sieht, wie eben Trauma doch so etwas ist wie die absolute Zerstörung des Urvertrauens, nicht? Dass die Hand der Mutter nicht mehr da ist und das ist sicher überhaupt nichts Erfundenes. Ne? Also man hat ja dort Leuten die Hände, Arme abgehackt, ne? Weil sie beschuldigt worden sind, gestohlen zu haben. Und das finde ich so, und jetzt ist interessant, dass wir das meistens erst relativ spät sehen. Die anderen Dinge springen uns ins Auge, wahrscheinlich deswegen, weil es so schrecklich ist. Und ich finde, das ist das schrecklichste Element. Und das ist ein Hinweis darauf, dass wir alle eigentlich dazu tendieren, das Trauma oftmals nicht wahrzunehmen oder die schrecklichsten Aspekte auszublenden, um uns auch zu schützen. Nicht? Und wenn man jetzt mit traumatisierten Menschen arbeitet, schwer Traumatisierten arbeitet, dann hat man immer zu kämpfen mit diesem Problem des Nichtwahrnehmens von Trauma, weil es so schrecklich ist. Es macht irgendwie beeinträchtigt das unsere Freude am Leben. Ja, bitte. Ist das auch der Grund, warum dann viele Menschen mit traumatischen Erlebnissen dann also Diagnose bekommen, sie werden nicht traumatisiert? Ja. Oder das auch der Grund, um sie abschließen? Ja, ja, die Gutachter sind, das glaubt man nicht, ja, die haben zwar Medizin studiert und Psychiatrie und sind Fachärzte, aber man glaubt es nicht, wie die in der Lage sind, also Traumatisierung zu übersehen. Nicht? Also da haben wir wirklich viele Beispiele gesammelt. Künstler darin, ja. Und die Beamten oft auch. Und jetzt zeige ich Ihnen ein paar Bilder von einem. Was ist denn das hier? Achso, da ist sowas noch drüber. Ja, das würde auch nicht so sein. So. Ein Bild von einem Herrn, vielleicht 8 Jahre her, ein türkischer Kurde. Der ist zu mir gekommen, also der in unsere Beratungseinrichtung, und der hat erzählt, er war in einem anatolischen Dorf, war er, ist er also ein Feind gewesen der örtlichen Milizen und der Polizei, weil sie gesagt haben, der hat Verbindungen zur PKK. Nicht? Und dann haben sie ihn über 7 Jahre ungefähr jedes Jahr mindestens einmal zur Folter geholt. Nicht? Sie haben ihm die Finger zerbrochen, er hatte hier Narben, er hatte Narben an den Knien, an den Füßen, im Genick hier hatte er eine Verletzung, da konnte er so Gruseleffekte erzeugen, er konnte den Kopf so bewegen, dass man das 5 Meter weit weg gehört hat, und er hatte sicher 12, 13 schwere Verletzungen an verschiedenen Körperstellen. Und das ist, sieht man eben die Verletzung am Kopf oben, nicht? Eine Verletzung. Und da wusste er auch sehr genau, wie das passiert ist. Also mit Fahrradketten geschlagen, im anderen Fall mit Tiefstiefeln getreten und so weiter. Und die schlimmste Verletzung war eigentlich diese hier. Da haben sie ihm die rechte Brust weggebrannt. Sie sehen, dass die Brustwarze weggeschmolzen ist. Ne? Und jetzt war er beim Asyl, bei der Erstaufnahme, also oder beim Asylbeamten in Graz, bei der Asylbehörde, und hat ihm diese Geschichten erzählt von der Folter, hat ihm auch die Narben gezeigt, und er konnte zu jeder Folter genau erzählen, wann das war, wie die das gemacht haben, mit welchen Instrumenten. Nur zu dieser Folter, diesen Folterspuren konnte er, hat er nur gesagt, ja, also sie haben mir die Augen verbunden und mehr weiß ich nicht. Und dann das Nächste, was ich weiß, dass ich zu Hause oder erst in einem Krankenhaus aufgewacht bin und dann zu Hause war. Ja, und dann hat der Beamte gesagt, ja, wenn Sie sich nicht genau erinnern können, dann ist das nicht glaubwürdig, was Sie erzählen. Nicht? Und da hatte er einen Haken, um zu sagen, der Mann ist unglaubwürdig und sein Asylantrag wird abgelehnt. Ja? Es ist wahr. Ich habe das schriftlich, ich habe auch das Protokoll dazu gelesen, was der Beamte erstellt hat. Und dann hat er noch gesagt zu dem Herrn Öztürk, sagen wir mal, er hat dann gesagt, wissen Sie, Herr Öztürk, was wir brauchen, ist außerdem, wir können das nur wirklich als glaubhaft ansehen, wenn wir eine schriftliche Bestätigung der Behörden haben, die Sie verhaftet haben und dann wieder freigelassen haben. Ja? Da, Sie können sich vorstellen, dass das Trauma dann war für die nächsten Monate, ja, diese Kränkung, ja, diese Entwertung aufzufangen, die dieser Mann erlitten hatte. Er hat dann etwas mehr als ein Jahr später hat er dann Asyl bekommen, weil die Richterin in Wien vom Bundesasylsenat, wie das damals noch hieß, da habe ich diese Fotos mitgebracht und als Auskunftsperson bin ich mitgegangen. Die hat dann, wie sie die gesehen hat, hat gesagt, bitte, ich glaube es Ihnen auch so, ich möchte Sie gar nicht aus der Nähe sehen, ja. Und es war dann okay, ja. Aber Sie müssen sich vorstellen, was da, wenn man ein Jahr auf so einer Kränkung sitzt, nicht, auf so einer Entwertung. Und diese Art von Entwirklichung des Traumas durch Beamte, aber auch durch psychiatrische Gutachter, ist leider Gottes nicht so selten. Ist leider Gottes nicht so selten. Ich will Ihnen die Beispiele jetzt ersparen, aber die wissen in Österreich nicht, wie man ein Traumagutachten macht im Falle von Folteropfern. Es gibt aus Berlin hier, nicht vom Behandlungszentrum für Folteropfer, mittlerweile sozusagen ein Standardbuch, was irgendwie die Muster vorgibt oder vorführt, wie man das machen kann, nämlich auch unter Reflexion der eigenen Gegenübertragung, also der eigenen Abwehrmechanismen, nicht? Darüber muss man Bescheid wissen als Fachkraft. Das haben wir versucht, auf Österreich dann umzusetzen, anhand von vielen Beispielen und verbunden mit einer empirischen Untersuchung. Es hat ein bisschen was bewirkt, aber nicht viel. So, jetzt kann man sich natürlich stundenlang aufregen über solche Beamten oder auch über solche psychiatrischen Gutachter, aber man darf dabei nicht vergessen, dass diese Abwehrmechanismen auch in jedem von uns drin sind, nicht? Also bei diesem Beamten, ich weiß nicht, ob er Sadist ist oder ob er einfach völlig überfordert war, weil er zu viele solcher Geschichten hört und dann anfängt, eine Mauer zu errichten, ja? Oder einen Hass auf die Opfer entwickelt, die ihn hilflos machen, das weiß ich nicht genau. Aber ich weiß, dass wir selber gelegentlich über solche Abwehrmechanismen verfügen. Kleines Beispiel von einer Kollegin, die auch die Praktikum gemacht hat in einem Zentrum für Folteropfer. Die kommen also zwei Herren, ja, warten, auch Kurden, warten, Therapie ist noch nicht dran, also es ist noch jemand im Behandlungszimmer. Sie ist freundlich zu denen und bringt denen was zu trinken, irgendwie einen Saft und stellt so Soletti auf den Tisch, nicht? Also das Salzstangen, nicht? Ist doch nett, ne? Von der Kollegin. So, dann nach einer halben Stunde heißt es dann, ja, Sie können jetzt reinkommen zu diesen beiden Herren, und dann sieht sie, dass dem einen beide Hände fehlen, nicht? Also so Sachen passieren. Oder man vergisst Termine oder überhört etwas, ja? Weil es geht mir auch manchmal noch so, ja? Dass ich es nicht hören will oder sehen will. Und woran liegt das, dass das extreme Trauma so abgewehrt wird? Also der Mensch ist ja prinzipiell zur Einfühlung in der Lage, wie wir wissen, spätestens seit der Erfindung der Spiegelneuronen, nicht? Oder Entdeckung. Einfühlung ist schwer, ja, aber ist möglich. Ja, bitte. Nur kurze Frage zu den Abwehrmechanismen. Das ist ja verständlich und menschlich, aber es gibt ja deswegen noch mehrere Gutachter oder mehrere. Ja, ja. Ja, das ist immer ein ständiger Kampf, ja. Ich meine. Keine Entschuldigung dafür, also es ist menschlich, es ist ein Objekt, das ist quasi verständlich, dass ein Mensch diese Abwehrmechanismen entwickelt. Ja. Aber es ist keine Entschuldigung dafür, dass es gibt noch mehrere Gutachter. Oder sollte es dann geben? Naja, so viele Gutachter gibt es auch nicht. Die werden erstmal von den Beamten zu bestimmten Gutachtern geschickt. Ja? Und bei uns sind das oftmals Gutachter, die sozusagen auf dem Entwicklungsstand oder Bildungsstand eines deutschen Wehrmachtspsychiaters im Jahre 1943 sind, so ungefähr. Ja? Also wirklich, ja? Die Analogie zu, nennen das dann die Rentenneurose, dann gibt es die Asyl. Die Rentenneurose, also auch in Bezug auf das Asyl. Und ich meine, ich kann Ihnen mal so ein Gutachten vorlesen, ja, oder? Sie wollen, oder das ist nicht lang. Ja, die sind nämlich auch ganz kurz oft, ja. Das ist derselbe, der diesen Menschen mit den gesträubten Haaren da begutachtet hat, als nicht traumatisiert. Also, das ist also jemand aus Bosnien, nicht? Ein bosnischer Veteran, der das ist jetzt aus seinem Protokoll, ja? Das ist nicht viel länger, das ganze Gutachten, als das, was ich Ihnen jetzt vorlese. Der Gutachter findet also er schildert einige schreckliche Erlebnisse dieser betroffene Patient. Durch die Erlebnisse öfters Albträume. War mehrmals in psychiatrischer Behandlung, das Trauma verfolgt mich jetzt noch, wörtliches Zitat des Patienten. Und später, ich habe manchmal Kopfschmerzen auf der linken Kopfseite, falle manchmal in Ohnmacht, wache manchmal in der Nacht auf und erschrecke meine Frau. Das führe ich auf die Erlebnisse während des Krieges zurück, wörtlich protokolliert. Da ist ja dann auch immer ein Dolmetscher dabei, ja, und deshalb muss das aufgeschrieben werden. Jetzt sage ich, damit wäre eigentlich schon eine Reihe von klassischen posttraumatischen Symptomen beisammen. Der Gutachter findet aber im Bericht über die Kampfhandlungen durchaus keine traumatisierenden Ereignisse. Jetzt wieder aus dem Gutachten. Aufgefordert, eine zu erzählen, also eine Kampfhandlung, eine traumatische Kampfhandlung, Klammer auf, Sachverständiger in der Hoffnung, dass er nun ein ihn traumatisierendes Erlebnis berichte, schreibt der Sachverständige selber, meint der zu Untersuchende, wörtlich, es waren 2 Kompanien, insgesamt 60 Kämpfer. Es wurde ihm der Befehl erteilt, die dort stationierten Militäreinheiten anzugreifen. Wir haben den Angriff durchgeführt. Vom SV, also Sachverständigen, befragt, ob er vielleicht ein persönliches Erlebnis dabei gehabt habe. Also die Frage ist schon irgendwie bemerkenswert. Ja. Sagt der Proband, es seien viele Freunde von ihm auf Minen getreten. Ein Teil der Einheiten habe den Angriff weiter fortgesetzt. Sie seien von feindlichen Militäreinheiten für eine Woche umzingelt gewesen. Zwischen den Minen seien noch 50 Kämpfer gewesen. Nach einer Woche seien nur mehr 10 übrig geblieben. Die anderen wurden von feindlichen Militäreinheiten getötet. Später berichtet er dann noch von Schlafproblemen und vom Inhalt seiner Albträume. Zitat aus dem Gutachten. Einige Male habe er Freunde im Traum gesehen, die getötet waren. Nun erinnere ich mich an solche Sachen, wie die Freunde gesund waren vor dem Krieg. So, jetzt fasst er das zusammen, diese Befunde, die er sozusagen hat aufschreiben müssen, weil der Dolmetscher dabei war. Ja? Das kann man da nicht so unter den Tisch fallen lassen. Er fasst es jetzt so zusammen. Der zu Untersuchende ist nicht in der Lage, Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung zu schildern. Der zu Untersuchende erzählt weder eine Kampfhandlung noch einen schweren Unfall oder Zeuge des gewaltsamen Todes anderer gewesen zu sein. War auch nicht selbst Opfer von Folterung, Terrorismus oder anderen Verbrechen. Es fehlt somit in seinen Erzählungen das direkte Trauma. Andererseits ist der zu Untersuchende auch nicht in der Lage, entsprechende Nachhallerinnerungen, Flashbacks, als sich aufdrängende Erinnerungen zu schildern. Jede Nacht hat er seine Albträume und Flashbacks. Also ist doch irre. Ne? Und dann kriegt er bescheinigt, dass er nicht traumatisiert ist. Ne? Ich meine, den haben wir natürlich versucht anzuzeigen bei der Ärztekammer und darüber ein halbes Buch geschrieben und so. Ich habe seine Gutachten genau analysiert, aber es ist nichts passiert. Das ist ja gesundheitsgefährdend, was so ein Mann treibt. Nicht? Aber das ist möglich in Österreich. In Deutschland ist es besser, aber ich kenne auch aus Deutschland also hanebüchende Beispiele. Ja, bitte. Wenn man jetzt Unterfragungen macht und Sie sagen, Sie haben die angezeigt und so, gibt es da unterschiedliche Auffassungen von dem, was ein Trauma zu sein hat? Also aus rechtlicher Sicht und aus medizinischer Sicht doch eigentlich nicht, oder? Es gibt da schon unterschiedliche Auffassungen, aber in dem Fall ist es so, dass hier die Patienten Symptome schildern, die unter anderem allen Lehrbüchern entsprechen, also oder den Manualen entsprechen. Also in dem Fall Schlafstörungen, Albträume, Schreckhaftigkeit und so weiter, ja. Und der fasst es einfach zusammen, als hätte er sein eigenes Gutachten nicht gelesen, ne? Den Beschreibungsteil seines Gutachtens. Na gut. Ich will nur sagen, das ist noch lange nicht ausgekämpft. In Österreich sind wir da sehr rückständig. Es kommt aber auch, ich habe auch deutsche Gutachten gelesen, die auch nicht, wo man sich oft wundert, was da los ist. Ja, bitte. Ich wollte es vielleicht im Kern so ausdrücken. Nach der rein abstrakten Regelung und Ansicht der Dinge, wenn man von jemandem etwas Überzeugtes dargeboten kriegen möchte, muss jemand erzählerisch, detailliert sein, welche lehrbuchartige Beschreibungen, ja. Welche Konkretheit die haben, muss man glaubwürdig sein, was ja. Man macht. Wir wissen alles auch von Leuten, die das natürlich auch beherrschen, sehr detailliert reich. Also es gab manche Widerstandskämpfer, die Nazis gegenüber etwa, wie es berichtet haben, durch Ersatzbiografien studieren müssen und konnten diesen Kriterien dann auch üben, ja, glaubwürdig ja. zu sein. Ja. Die Glaubwürdigkeitsfrage wird festgemacht an detailreichen Beschreibungen zum Beispiel. Und aber ein traumatisierter Mensch leidet ja genau darunter, dass er sich diesem Trauma nicht so fließend stellen kann. Ja, nachdem es durcharbeitet, in einer bestimmten Form ist, eben, ist das so berichtbar. Genau, so wie Sie sagen. Und deswegen wird genau, aber das sind in diesem Fall dann so, ja, auf der oberflächlichen, vordergründigen, methodischen Art, ja, nachgelegt. Also bei den Beamten kann ich es ja noch verstehen, die mal etwas gehört haben von: Es muss chronologisch stimmen, es dürfen keine logischen Widersprüche vorkommen, es darf keine Auslassungen geben. Das haben die mal gehört. Aber von den Psychiatern ist ja wohl zu erwarten, dass die wissen, wie eine Traumaerzählung aussieht. Das geht nämlich, dass mit Erinnerungslücken typischerweise durchsetzt ist, nebeneinander von Amnesie und Hypermnesie, dass der eben gerade nicht erzählen kann, ja? Und so weiter und so weiter. Also, so. Jetzt, bevor wir uns über die anderen aufregen. Aber auch noch eine Menge. Ja, bitte. Ja. Ja. Ich wollte fragen, welche Rolle diese Gutachten in Österreich spielen in dem Verfahren. Muss das quasi immer, wenn ein Trauma vorgebracht wird oder auch jetzt Foltererzählungen oder so, ein Gutachten erstellt werden oder wird das vom Gericht bestellt? Oder? Also es gibt Leute, Behördenvertreter, die beauftragen überhaupt keinen Psychiater, kein Gutachten, die glauben, sie wissen es selber. Zum Beispiel der diesen türkischen Kurden mit den Verletzungen und Verbrennungen für unglaubwürdig erklärt hat. Wenn da nicht zufällig jemand, jetzt in dem Fall unsere Einrichtung, den ihn als Klienten hat, ja, und einen Einspruch macht, beziehungsweise wenn ich nicht zufällig sozusagen hartnäckig da mich geäußert hätte, auch ich mache keine Gutachten, aber Gutachtenkritiken und ich mache Befundberichte aus der Therapie, dann geht das, sieht das unter Umständen keiner, nicht? Und es gibt natürlich auch vernünftige Gutachter, aber es gibt eben auch solche, die, und es gibt auch Gefälligkeitsgutachter, sozusagen auf unserer Seite, muss man auch sagen. Ja. Ist aber keine Gefährdung von Menschen, ja, finde ich ganz so schlimm. Aber es gibt es auch. Und ja, also diese Gutachterfrage ist sehr wichtig. Es gibt ein super Buch davon von der Frau Birk, ja, hier aus Berlin, die leider verstorben ist vor ein paar Jahren, über diese Frage der Glaubwürdigkeit der Aussagen von Flüchtlingen, die das genau untersucht hat, wie sich das ändert, die Erzählfähigkeit durch Traumatisierung. Birk mit CK. Ich habe den Vornamen jetzt vergessen. Angelika Birk, ja. Das kann man denen in die Hand drücken, den Beamten, oder könnte man, aber die lesen es nicht. Gut, okay. Aber warum ist das so? Warum wird Trauma so eben verdrängt? Warum wird die Einfühlung gegenüber traumatisierten Menschen, zu der wir prinzipiell in der Lage sein sollten als Homo sapiens Mitglieder, warum gibt es so eine Einfühlungsabwehr? Nicht? Es ist ein Einfühlungsstress. Die Einfühlung macht keinen Spaß, sie ist belastend, wie wir vorhin selber ein bisschen an uns gespürt haben. Und es kommt zu einer Einfühlungsabwehr. Und ich habe hier also drei Hauptfaktoren aufgezeichnet. Das eine ist die Angst vor der Psychose, eine Psychoseangst. Es ist nämlich so, dass wir sozusagen ja aufgewachsen sind und unsere Kinder aufwachsen lassen in einer Atmosphäre eines großen Vertrauens, wenn man so will, eines Vorschussvertrauens in die Welt oder eines Urvertrauens. Und das ist auch gut so, sonst würden die sich ja gar nicht entwickeln. Hier sehen Sie so ein Kind, ja, in einer sonnigen Welt mit Auto und Fernseher und lieben Eltern. Ja. Und wenn so ein Kind etwas hört von einem vielleicht anderen Kind, das keine Hände hat, ja, dem die Hände abgehackt worden sind, das kann man leichter mal im Fernsehen mitkriegen, ja? Sagen wir mal, wenn ein Bericht ist über Sierra Leone oder so. Oder das gibt es auch bei Grimms Märchen, gibt es auch, das Mädchen ohne Hände, ja? Dem aber nachher die Hände, glaube ich, wieder nachwachsen. Oder bei Grimms Märchen gibt es ja auch jede Menge andere Grausamkeiten, wie Leute aufgefressen werden sollen, gemästet und aufgefressen und wie dann Leute verbrennen. Und also, ne? So ein Kind kann ja leichter mal Angst kriegen oder sieht das Horrorvideo vom großen Bruder aus Versehen mit. Wenn so ein Kind dann die Mama fragt und sagt, ich kann nicht schlafen, ich habe Angst, dass da so Geist kommt ohne Hände und mir was tut oder dass mir selber die Hände abgehackt werden, dann sagt ja jede Mutter oder der Vater sagt, du brauchst keine Angst haben, das passiert nicht, die Haustür ist abgeschlossen, Papa ist zu Hause, der Golden Retriever, pass auf, ja. Brauchst du überhaupt keine Angst. Zum Glück, ja. Und jetzt erleben wir in der Begegnung mit schwerst traumatisierten Menschen sozusagen einen Einbruch in unser Urvertrauen. So als ob die Welt verrückt geworden wäre. Als ob wir nicht mehr trauen können. Ja? Also Sie müssen sich eine Mutter vorstellen, die in so einer Situation, wo das Kind fragt, sagen wir mal ein Dreijähriger oder so, sagt, oder Vierjähriger, ja, na, du hast recht, das gibt es auf dieser Welt. In Sierra Leone laufen Zehntausende von Menschen herum, denen man als Kindern die Arme und Hände abgehackt hat und dann vorher noch gefragt hat, möchtest du es lieber langärmlich oder kurzärmlich? Das ist leider die Wahrheit, ja? Also die wäre verrückt, die Frau, ne? Die, oder der Vater, der sowas einem kleinen Kind erzählt. Also es ist, wir haben furchtbare Angst, dass sozusagen das Grauen in unsere Welt einbrechen kann. Dann wäre der Wahnsinn erwiesenermaßen in unserer Welt. Ja? Und das halten wir nicht aus und dann schieben wir das lieber zurück. Auf dem Fernsehschirm halten wir das gerade noch aus, deshalb ist hier der Fernseher. Und ich habe hier so ein kleines Bild gemalt, um meine Studenten gelegentlich zu quälen. Ja? Das, nicht? Es passiert dann, wenn der Traumatisierte uns zu nahe kommt, sozusagen in diese Welt hineinkommt, kriegen wir also furchtbare Angst, dass der Wahnsinn ausgebrochen ist. Und dann werden die zurückgeschoben. Dann sind wir geradezu dankbar über Geschichten, dass das alles übertrieben ist, dass der in Wirklichkeit vielleicht nur mehrere Unfälle hintereinander hatte, wo er erst die Hand und dann den Fuß verloren hat und dann noch eine Verbrennung vielleicht hier an der Brust. Und, ne? Wie alles schon gehört, solche Theorien. Oder dass er eigentlich ein Wirtschaftsflüchtling ist, ne? Der und da reichen ein oder zwei solcher Geschichten, damit dann generalisiert wird und wir wieder beruhigt sind. Die sollen da in ihren Unterkünften bleiben, die Wirtschaftsflüchtlinge, und uns vom Leibe bleiben. Das ist die Angst vor der Psychose. Dann die zweite Angst ist die vor einer Versorgungskonkurrenz, vor einer großen Versorgungskonkurrenz, die entstehen kann. Hier habe ich so einen Flüchtling gemalt, ne, verletzt, der in der Hängematte, in der sozialen Hängematte der Flüchtlingsunterkunft liegt, während hier der fleißige Österreicher oder deutsche Angestellte wieder zur Arbeit gehen muss. Das ist ja so ein Klischeebild über Flüchtlinge, die dürfen ja nicht arbeiten. Ich habe gesagt, die wollen nicht arbeiten, die wollen sich nur bedienen lassen. Und wenn die wirklich schwer verletzt wären, traumatisiert wären, dann würden wir ja nach allen Regeln der Moral und der Logik ja sagen, ja, dann brauchen die wirklich vorrangig Hilfe. Ja? Ja, die brauchen wirklich die beste medizinische, psychotherapeutische Versorgung und vielleicht Sonderkindergärten noch für ihre Kinder und dieses und jenes. Aber in einer Welt, wo die sozialen Leistungen gekürzt werden, kriegen wir dann Angst, dass wir dann nicht mehr wichtig sind, dass wir dann in den Hintergrund treten. Dieselbe Erfahrung kann man machen, wenn man in einer Gruppe therapeutisch arbeitet, wo ein oder zwei Traumatisierte und andere drin sind, ja, dass die, man das, die Traumatisierten anfänglich oftmals wirklich weghaben will. Sagt man, es ist doch viel zu schwer hier für uns und wir können ihm nicht helfen, er soll doch in eine Spezialeinrichtung oder zu einem speziellen Traumatherapeuten. Es gibt dieses Wegschieben und es gibt einen Neid auf Traumatisierte, der von den Politikern und auf Flüchtlinge, der von den Politikern natürlich unheimlich geschürt wird. Das ist so wie der Neid auf kleine Geschwister. Das gibt es übrigens auch in Familien, wo ein Kind Krebs hat oder schwerst verletzt ist, ja, dass die anderen Geschwister dann auch neidisch werden. So ist der Mensch. Ja. Also die sagen dann zum Beispiel solche Sachen wie, Papa, ich möchte auch einmal Krebs haben, dann kümmern sich alle um mich. Ja, ja, aber so sind wir. Ja. Und so ist das aber auch in Bezug auf Traumatisierte. Und deshalb werden prominente Traumatisierte, wie bei uns die Natascha Kampusch, die ja da 8 Jahre gefangen gehalten wurde, in so unterm Haus in einem Verlies, dann vom Publikum nach einer gewissen Zeit, also des Mitleids oder des ritualisierten Mitleids, dann auch gehasst als Wichtigtuer. Wird gesagt, die hat alles nur erfunden, die hat eigentlich mitgewirkt, wahrscheinlich bei so einem Pornoring, dann gehen die Fantasien so herum. Also das funktioniert alles, dieser Neid auf den Traumatisierten. Die hat sich ja auch gewehrt gegen die. Wie bitte? Die hat sich ja gewehrt gegen diese erneute zur Opfermachung. Ja, ja. Die hat auch dagegen angeschrieben. Ja, ja, die hat eine gute. Wahrscheinlich auch in den Filmen hoffentlich zum Tragen kommen. Die hat ein gutes Buch geschrieben, also mit Hilfe einer Journalistin über ihre Erfahrungen. Das ist ganz so. Die ist Ja, aber da wird immer noch behauptet, die hätte das erfunden. Die will sich nur wichtig machen, möchte ihr Konterfei auf dem Cover sehen und so weiter. Ja? Geld machen. Wichtig, so wie die Juden ja auch. Wird so auch so, ne? Die wollen immer wieder erinnern und sich wichtig tun. Ja, bitte. Warte mal, ich verstehe Sie völlig, wie Sie das formuliert haben. Aber ich finde, wir sollten an dieser Stelle versuchen, das vielleicht noch genauer zu beschreiben. Man ist nicht neidisch auf das Traumatisiertsein, sondern man ist neidisch auf die vermeintlichen besonderen Behandlungen und Möglichkeiten, die demjenigen zuteil werden, wenn ja, ja. Mit Zuwendung Sie behandelt wird als Traumatisierter. Sie haben's. Man ist neidisch darauf, nicht im Publikum ja. als besondere Person dazustehen. Darauf ist man neidisch, dass man eben diesen ja. Vorteil, den vermeintlich hat, man ist jetzt mal bei aller Welt besonders angesehen, und man steht ja. im Mittelpunkt. Darauf ist man neidisch, aber nicht natürlich darauf, dass man diese ja. Erfahrung hat. Ja, weil das jetzt, ja, ja, Sie haben es präziser ausgedrückt. Versucht, durch Sie haben es mir ja möglich gemacht. Ja, präziser ausgedrückt, als ich es konnte. Aber es trifft den Betroffenen, also den ja. die traumatisierten Menschen oft, nicht? Ja. So, und die dritte große Angst, die um die Traumatisierten, die extrem Traumatisierten herum auftritt, ist die Angst vor dem Gewissen oder vor dem ganzjährigen Gewissen. Wir alle sind ja in den letzten Jahrzehnten sozusagen zu so Konsumisten geworden. Ja? Also nicht? Wir sollen ja konsumieren, viel Lebensfreude haben, also an Events teilnehmen, aber vor allem auch Medien konsumieren. Und hier haben Sie so einen Konsumisten, der einen Teil von uns allen verkörpert. In Österreich gibt es einen Radiosender, der sagt immer, das Leben ist ein Hit, ne? Das ist alles super. Ne? Und so, und der sitzt hier vorm Fernseher, trinkt sein Bier und so weiter. So, und wenn man jetzt jemandem hier ein Opfer, ein schwer verletztes Opfer vor die Tür stellt, dann stört das. Stört das einfach unsere Freude am Konsum. Ja? Man kann das mal machen in der Vorweihnachtszeit. Ja? Wir haben so eine Aktion, dann immer Licht ins Dunkel. Da spenden die Leute auch und da ist auch immer mit Herbergssuche so schon ein bisschen bekannt. Und, aber das soll dann spätestens in der Silvesternacht wieder aufhören. Ne? Da verknallen wir dann wieder da unser Geld und freuen uns und spritzende Lebensfreude. Das ist, und man kann ja nicht nur seine Triebe verdrängen und abwehren, wie uns die Psychoanalytiker gezeigt haben, sondern genauso das Gewissen. Man kann das Gewissen ausgesprochen lästig finden. Man kann die Repräsentanten des Gewissens, die uns dann nerven, diese selbsternannten Friedensengel oder Gutmenschen, wie man sie auch nennt, man kann versuchen, sich über die lustig zu machen. Man kann die auch richtig hassen. Ja? Und die guten Menschen können auch das Ihrige dazu tun, wenn sie immer ganz penetrant jeden Tag auftreten und nicht und sozusagen sich und anderen wirklich die Lebensfreude vermiesen. Also Sie kennen das vielleicht also als Lehrer oder Lehrer kennen das auch, wenn sie also immer wieder vom Holocaust erzählen und irgendwann wehren sich die Jungs und die Mädchen und also das ist, man kann da auch in diese Gutmenschenfalle hineintappen. Aber diese Abwehr des Gewissens ist also, die findet statt und man kann das beobachten. Und was auch ein wichtiger Gewissensappell ist, dem wir uns kaum entziehen können, ist das Gesicht und die Augen eines Menschen. Da hat der Levinas etwas drüber geschrieben, ein Philosoph. Der hat gesagt, das Gesicht ist so etwas wie eine ausgestreckte Hand, wirkt aber noch viel mehr, ja, ein Appell. Und deshalb muss man den möglichst den Gesichtern der Opfer ausweichen. Nicht? Also zum Beispiel bei den Erschießungen kriegen die dann eine Binde vors Auge, nicht um sie zu schonen, die Opfer, sondern um die das Erschießungskommando zu schonen. Nicht? Und oder sie werden, die Gesichter werden entstellt, indem man ihnen Kapuzen aufsetzt, so wie in Abu Ghraib, dieses berühmte Bild von diesem Kapuzenmann. Oder sie kriegen die Haare geschoren. Das Gesicht muss entstellt werden. Es kommt zu einer Fatzenbildung, zu einem dévisagé le visage, wie der Levinas das sagt. Ja. Und da spielen die Kinder auch eine große Rolle, die Kindergesichter und die Augen der Kinder. Bei uns hat eine Innenministerin gesagt, nachdem ein Flüchtlingsmädchen aus einem Versteck heraus darum gebeten hat, also die Arigona Zogai, das werden Sie hier vielleicht nicht kennen, dass sie bitte nicht abgeschoben wird, was sehr medienwirksam war, hat sie gesagt, ich lasse mich doch nicht von Rehleinaugen aus dem Fernsehen anstarren und erpressen. Ja, das hat man ihr sehr übel genommen, zu Recht. Es sind die Gesichter und die Augen der Kinder immer sehr wichtig. Wir haben im Wissen um diese psychologischen Mechanismen so ungefähr vor einem Jahr damit begonnen, drohende Kinderabschiebungen, vor allem nämlich von tschetschenischen Familien mit kleinen Kindern nach Tschetschenien zu diesem wahnsinnigen Kadyrov, wo die schon sagen, wo die Abschiebungen schon vorbereitet waren. Da ist es gelungen, also Presseleute, auch sogar das Lokalfernsehen in Kärnten, das früher ganz anders war, auf Haiders Seite und die Presse, bis auf ein Blatt, dazu zu bringen, diese Kinder zu fotografieren. Ja. Und das ist auch in den Medien gekommen und es hat zusammen mit anderen Maßnahmen, auch Gutachten, kinderpsychiatrischen Gutachten und so weiter, dazu geführt, dass bislang diese Kinderabschiebungen nach Tschetschenien verhindert werden konnten. Also, wie soll man sagen, auch sozusagen Einsatz psychologischer Mittel von Seiten der Helfer und von engagierten Presseleuten. Nicht? Die Kinder und Kindergesichter, die Augen der Kinder appellieren an unser Gewissen. Da sind die, kann man in den heutigen Medien natürlich was machen. Ja, bitte. Ich würde sagen, also ich komme aus Wien und ich wohne direkt neben dem größten Flüchtlingsheim von den Tschetschenen. Ja. Ich weiß, dass es damals für mich eine große Aufstände gab gegen diese Fotos. Also dass das versucht worden ist, gibt also quasi diese Fotos nicht Den Eltern? Sondern von den Menschen, wahrscheinlich eingeleitet von irgendwelchen Politikern oder irgendwelchen. Die Politiker wollen das nicht, weil sie dann Schwierigkeiten kriegen. Ja. Wenn sie aus Österreich kommen, aus Wien, sie erinnern sich an den Fall der Komani-Zwillinge, ja. Das waren so achtjährige, also ich darf so sagen Mäuse, ja, so aus dem so kosovarische Mädchen, so ganz also wirklich ganz liebe Dinger, die mit, also darfst du reden als Opa, ja. Und die sollten dann abgeschoben werden und das haben sie dann im Morgengrauen gemacht. Leider war ein Kamerateam dabei, hat die schwer bewaffneten Polizisten fotografiert, wie sie diese Kinder, deren Mutter gerade in der Psychiatrie war, wollten sie nutzen, eingesackelt haben, ja, schwer bewaffnet, gepanzerte Fahrzeuge, um die in den Kosovo zu bringen. Das hat dazu geführt, ja, aber es ist in die Medien gekommen, ja, und die Gesichter der Kinder waren sehr eindrucksvoll. Und da konnte keiner sagen, die wollen sich wichtig machen, ja, oder so. Ja? Die haben überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Und da haben die Proteste dazu geführt, dass man die aus dem Kosovo zurückholen musste und dass man den Chef der Fremdenpolizei abgesetzt hat in Wien, obwohl die Weisung von der Ministerin kam. War höchst peinlich. Ja? Und das war super. Ne? Und seitdem haben sie Angst vor den Gesichtern der Kinder, die Beamten. Sie wollten aufbringen, dass es dann auch in den Zeitungen stand, dass das eben so eine Masche ist, also so eine Mitleidsmasche. Ja, können Sie ruhig schreiben. Ja, das, nee, aber eben. Ja, ja. Ja, ja, das versuchen Sie dann, ja, das natürlich. Der Strache hat gesagt, ich lasse mich von den Krokodilstränen nicht beeindrucken und das sind ja alles nur vorgeschoben. Das ist ein, wie soll man sagen, aber so kann man aber auch versuchen, mit den Medien eben zu arbeiten. Und das ist eben ein Beispiel dafür, dass man also dann, dass man nicht Psychotherapie macht, sondern als Psychotherapeut oder Psychologe oder was auch immer, sich auch manchmal überlegt, wie man Menschenrechtsarbeit machen kann, auch mit psychologischen Mitteln. Und das muss man ständig machen. Ja? Manchmal hat man den Eindruck, das nimmt viel mehr Energie in Anspruch als die eigentliche therapeutische Arbeit. Ja, also so viel zu diesen. Jetzt, wie viel Uhr haben wir denn? Es geht schon dem Ende zu, ne? Ja. Viertel vor vier. Viertel vor? Vier. Und wann hören wir auf? Um vier wäre eigentlich Schluss. Um vier. Programm 16:30. Ach, 16:30? Ja. Ach, heute ist ja so ein Special Tag. Ach, stimmt, wir haben eine halbe Stunde länger, ja. Wir haben noch ein bisschen? Ja. Ja. Dann haben wir noch ein bisschen. Okay. Also diese Entwirklichung. Das ist jetzt ein Satz von der Esther Mujawayo, die Massaker in Ruanda überlebt hat. Das ist noch eine Frage, ich weiß nicht. Entschuldigung, ja, bitte. Ich wollte fragen, kann es nicht auch sein, dass eben auch Menschen, die das ablehnen, nicht nur davor Angst haben, dass ihre heile Welt dadurch kaputt geht, sondern dass eben auch die Opfer zum Täter werden? Weil es ist ja nun mal so, dass Menschen, denen Schlimmes widerfahren ist, ja auch manchmal später sterben können. Ja. Ja, also es ist so, diese Angst ist da, dass die also kriminell werden könnten. Ja? Aber diese, und Sie können natürlich, wenn Sie eine bestimmte Population von Menschen konsequent genug ghettoisieren, diskriminieren, ihnen absprechen, dass sie Opfer gewesen sind, ja, dann können Sie Kriminalität oder auch Affekttaten produzieren. Also ja, Sie müssen die nur labeln. Das macht man mit den tschetschenischen Leuten bei uns sehr stark, in Deutschland wahrscheinlich auch, nicht? Und bei den Tschetschenen ist das so, dass die haben eine kulturspezifische Traumasymptomatik oder Traumaverarbeitung, weil die nämlich diese Übererregung des traumatisierten Organismus, ja, sein Hyperarousal, oft so bewältigen, dass sie sich sofort wehren. Ja? Ich habe zum Beispiel einen Patienten gehabt, der galt als gefährlicher Schläger, ein Tschetschene. Ja? Da haben wir die Situation besprochen, wann der immer zuschlägt. Immer dann, wenn jemand in der Unterkunft oder so aus Afghanistan oder sonst woher sagt, in Tschetschenien, das ist ja gar nicht so schlimm. Der hat aber seinen geköpften Freund immer im Sinn, ja, und einige andere schreckliche Bilder. Da schlägt er sofort zu. Ja? Also wenn Sie Menschen entsprechend bösartig behandeln, dann werden Sie noch einige kriminelle Tschetschenen und andere Flüchtlinge erleben. Nicht? Diese berühmten Asylwerber, die dann auch aufeinander einstecken. Aber es ist eine gefährdete Gruppe, eine Gruppe unter Druck. Ja? So wie früher die Schwarzafrikaner, die Afroamerikaner, wo man auch gesagt hat, die haben eine höhere Kriminalitätsrate, gewalttätig. Ja? Wenn man den Druck, die Diskriminierung, die Ghettoisierung von den Menschen nimmt, sinkt die Kriminalitätsrate, dann können so Leute sogar Präsidenten werden. Ja. Also da ist so ein Zusammenhang. Aber natürlich geht es auch um Kriminalitätsprävention. Also das ist, aber da muss man Menschen, die Opfer geworden sind, auch als Opfer erst einmal anerkennen. Nicht? Aber das ist schon wichtig. Und die Politiker schüren das. Also ich will Ihnen jetzt die Beispiele von unserem Landeshauptmann ersparen, wo fünf Monate alte Babys und kleine und Schulkinder als kriminelle Tschetschenen deportiert worden sind, nach Treiskirchen zurückdeportiert ins Erstaufnahmelager, mit völlig erfundenen Behauptungen, sie hätten an Schlägereien teilgenommen. Das ist alles gerichtlich bewiesen. 5 Monate alte Babys? Ja. Naja, die Familie ist deportiert worden, ja, weil angeblich jemand aus der Familie an einer Schlägerei teilgenommen hatte, was aber gar nicht stimmte. Und dann hieß es aber in den Medien, 15 Kriminelle deportiert. Zu den 15 gehörten 6 oder 7 Kinder zwischen 5 Monaten und 10 Jahren, so ungefähr. Also ist alles gut. Okay, jetzt will ich Sie nicht zu lange da. Wollte ich Ihnen eigentlich noch erzählen, wie Psychotherapie funktioniert, aber das ist. Ja, das dauert zu lange. Ich erzähle Ihnen noch sozusagen eine Nebengeschichte zu einer Psychotherapie. Das ist aus einer Therapie mit einer afghanischen Frau. Also als Beispiel dafür, dass wir immer die Ressourcen stärken. Und die habe ich gefragt, was war denn auch mal gut? Was war denn auch mal gut in ihrem Leben? Und erinnern Sie sich, und die hatten zum Beispiel diese tschetschenischen Frauen dieser Generation alle eine gute Ausbildung in der post-sowjetischen Zeit, was ja nachher überhaupt nicht mehr der Fall war. So, und die Geschichte geht so, die Zeit, in der wir unser erstes Kind Asina bekommen haben und inmitten des Krieges glücklich waren. Lenas Chef war sehr gut, er erlaubte ihr nur wenig zu arbeiten. Der Arbeitsplatz war wegen der Bomben sehr gefährlich. Wir sehen Leila und ihren Mann und zwischen ihnen eine Kerze als Symbol für das neue Leben. In Afghanistan und Persien sagt man, jetzt ist Licht in eurem Haus, wenn ein Kind gekommen ist. Die Geburt war unter schwierigen Bedingungen. Es fielen Bomben. Im Krankenhaus teilte Leila das Lammfleisch, das ihr Mann brachte, und die Medikamente, die ihre Schwester besorgt hatte, mit den anderen Frauen auf der Geburtenstation. Ein Beispiel für die Solidarität von Frauen in Afghanistan. Das ist so eine gute Erinnerung, und die afghanischen Frauen bei uns in den Unterkünften haben sich auch super unterstützt, und da haben wir immer, wenn es ihr ganz schlecht ging, die hatte eine Schilddrüsensymptomatik unter anderem, die nachher weg war. Schilddrüsendysfunktion hat auch mit der Übererregung zu tun. Und ja, da sehen Sie da dieses Mädchen da, die Asina hieß die, und in der Mitte ist mitten im Krieg auch Sonne und was Schönes. Und Sie sehen, dass das Mädchen auch so wichtig ist, also keine patriarchalische Familie in dem Sinne, nicht? Gut, und mit der Frau habe ich dann ein ganzes Bilderbuch gemacht. Das kann ich nachher hier für Interessierte dalassen, vor allem wenn jemand Farsi kann oder Dari. Wo auch also die schrecklichen Sachen drin waren, was also Furchtbares passiert ist in ihrem Leben. Aber eben auch die guten Erfahrungen. Und das ist der Sinn der Sache, dass die guten Erfahrungen, die schlimmen Erfahrungen, wie soll man sagen, also ein Gegengewicht bilden. Das ist auch diese Ressourcenwende in der Traumatherapie. So, und jetzt, das ist vielleicht eine überschaubare Geschichte, die hat immer ihre Tochter mitgebracht, oder oft ihre Tochter mitgebracht, eben diese Asina, weil sie nicht wusste, wohin damit. Und dann notgedrungen hat die da an einem zweiten Schreibtisch in meinem Zimmer immer irgendwas gemalt. Und wir haben in diesen Stunden natürlich nicht über die schrecklichen Sachen gesprochen. Das wäre für das Kind zu viel. Und hier sehen Sie ein Bild von ihr, von der Asina. Auch Ledas Kinder haben Bilder gemalt. Von Asina ist ein schönes Haus zu sehen, das aber noch keinen richtigen Boden gefunden hat, auf dem ich stehen kann. Auf dem nächsten Bild ist das Haus schon viel fester in die Umgebung integriert. Das zeige ich euch. Und die Asina hatte folgende Symptomatik, die hatte zuckende und tränende Augen, ja, und war schreckhaft. Und dann haben sie in der Schule sich schon gewundert, was da los ist, waren beim Augenarzt, nichts gefunden. Die Geschichte im Hintergrund, die wir dann später rekonstruiert haben, war die, dass die auf der Flucht durch Zentralasien irgendwo von den Schleppern eingesperrt waren, hinter Stacheldraht, so in einer Hütte, bevor dann neue Schlepper gekommen sind und sie weitergebracht haben zu uns. Und in diesem Lager oder Gefängnis, da patrouillierte immer ein Hund um das Haus, also hinter dem Zaun, ein großer, gefährlicher Hund, vor dem sie alle furchtbare Angst hatten. Und als sie dann in der Flüchtlingsunterkunft bei uns in Kärnten war, ist einmal Folgendes passiert, dass der Hund der Unterkunftsbetreiberin auf das Kind zugesprungen ist und es umgeworfen hat. So, und von da, danach hatte sie diese Symptomatik, nicht? Also dieses Angst und Zucken und so weiter. Und natürlich überhaupt Angst, dass sie abgeschoben werden. So viel hat sie schon verstanden. Das ist verschwunden dann. Je besser es der Mutter ging und dann auch je sicherer sie sich gefühlt hat, und später haben die auch Asyl bekommen, desto mehr ist das verschwunden. Hier sehen Sie ein späteres Bild von Asina, das ist viel weniger spektakulär. Also bei diesem Bild sieht man ja geradezu die Symptomatik, nicht, die da unbewusst ist. Mhm. Man kann das mit zwei Augen sehen, das Bild steht nicht fest und aus dem einen Auge tränt es. Nicht? Und das ist ein späteres Bild, das ist ganz unspektakulär, auch ein Haus mit Auto und könnte auch von irgendeinem österreichischen Nicht-Traumatisierten, ist nicht so. Ja. Also der ging es dann besser, fragen Sie mich nicht genau warum, eine Nebenwirkung der veränderten Situation. Und jetzt kommt noch das Flussbild von Asina, wo haben wir das? Da hatte die Familie dann auch Asyl. Ich unterstütze natürlich immer auch die Asylanträge dann mit Befundberichten. Und in der Zeit damals sind sehr viele afghanische Frauen, erst die Frauen, dann die Männer, Asyl bekommen. Was für die Männer oft nicht so leicht zu verkraften war. So, und hier dieses Buch, nicht, was wir da gemacht haben. Das Buch endet mit Asinas Bild von einem Schneemann, der zugleich ein glückliches Mädchen ist. Da unten das Ganze nochmal auf Farsi oder Dari, das hat die Dolmetscherin erstellt und die ist auch einfach nett hier. Und man beachte die Stöckelschuhe. So viel erstmal zu dieser Thematik und jetzt noch ein bisschen Aufklärung, Erleuchtung und Diskussion. Ja. Eine Frage zu dem, was Sie gerade so nebenbei gesagt haben. Ich weiß nicht genau, warum es der Asima dann besser ging, vielleicht ein Nebeneffekt der zunehmenden Sicherheit der gesamten Situation. Würden Sie denn jetzt vor Ihrem Erfahrungshintergrund sagen, dass das der entscheidende oder ein besonders gewichtiger oder eher ein nachrangiger Faktor ist, wenn man beobachtet, dass Menschen sich stabilisieren und diese Vielzahl von Symptomen... Ich wollte nicht sagen, dass das eine Nebenwirkung der Therapie war, um mich nicht selber zu loben. Ja, ich glaube, dass es schon auch eine Nebenwirkung der Therapie war. Weil es der Mutter auch einfach viel besser ging. Nicht? Weil wir haben die behandeln lassen dann auch in einer Schilddrüsenstation, Nuklearmedizin und Schilddrüsenstation, das ein Freund von uns macht. Der hat das gesehen, dass das auch stressbedingt ist und anerkannt. Es ging ihr besser. Man wusste dann ab einem gewissen Punkt, dass das nicht irgendwie eine augenärztlich zu behandelnde oder neurologische Störung ist, sondern traumabedingt. Ja, sie ist entsprechend wahrgenommen, vielleicht auch respektiert worden von ihrer Familie. Ganz genau, man kann es nicht genau feststellen, was die heilsamen Faktoren sind. Man kann es nur vermuten. Wir wissen aber, dass unsere Therapien wirksam sind. Das kann man... Das haben wir ausführlich mit Tests gemacht, also einen BSI-Test, also ganz am Anfang, in der Mitte und nachher, Kurzform des SCL-90, also dass die wirksam sind. Ich habe einen wichtigen Aspekt noch vergessen, eine Hauptfolie. Aber vielleicht nachher noch mal kurz. Ja, bitte. Hier wird das Medium Malen ja offenbar auch ganz deutlich eingesetzt, in verschiedensten Ebenen. Sie sagten ganz anfangs, und ich weiß von einem Ihrer Bücher auch, dass Sie ja Psychodrama ausgebildet sind und das auch einsetzen oder eingesetzt haben. Ist das auch in dieser therapeutischen Arbeit möglich? Ja, sicher. Also es gibt eine Kollegin, die macht Psychodrama-Gruppen mit Frauen, mit Flüchtlingsfrauen, nicht? Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Die machen aber keine Trauma-Exposition, sondern machen Ressourcenübungen, also sicherer Ort, innere Helfer, Baumübungen, Glücksmomente in meinem Leben und so weiter. Und sie machen psychodramatisch die Bearbeitung von Alltagsstress, also zum Beispiel im Umgang mit Behörden, beim Einkaufen und so weiter. Und diese Gruppen haben also eine Wirksamkeit, die haben wir gar nicht erwartet. Also Effektstärken von 1,6, bitteschön. Ja? Ich weiß nicht, ob sich da, werden sich einige hier auskennen. Ne? Und ansonsten gut, ich mache hauptsächlich Einzeltherapien mit den Leuten, da kann man auch psychodramatisch arbeiten. Man kann auch, was ich sehr viel mache, das habe ich jetzt kein Beispiel dafür gebracht, ist die Trauma-Exposition mit der Bildschirmtechnik, Screen-Technik, wo man das als einen Film rekonstruiert, den man aber unter Kontrolle hat und gestalten kann mit einer magischen Fernbedienung. Das geht sehr gut, kann man psychodramatisch nennen. Und dann ist es oft so, dass links und rechts von den Leuten innere Helfer sitzen, durch ein Kissen dargestellt oder durch irgendwelche größeren Stofftiere, die ich auch bei mir im Zimmer habe. Ja? Da sitzt dann da links ein feuerspeiender Drache und rechts eine gute Fee. Ja? Außerdem sitze ich da noch und die Dolmetscherin, wenn wir eine haben. Also das ist dann begleitet, diese Trauma-Exposition. Und ich lasse auch immer, wenn der Film durch ist, die Wunschszene spielen, wie es hätte sein sollen. Weil Trauma immer auch ein unfinished business ist, von Szenen, die kein gutes Ende genommen haben. Und das ist alles psychodramatisch, würde ich sagen. Und ich habe natürlich viele kleine Objekte und mache Tischaufstellungen und mit bunten Knöpfen und Playmobil-Männchen und so weiter. Ja, da habe ich zwar auch Fotos davon, aber das kann man. Und das Malen ist natürlich auch gestalterisch. Ja. Ich glaube, Sie zuerst. Ja. Also ich habe von Flüchtlingen gelesen, dass die genau mit diesem Unrecht, also dass sie nicht arbeiten dürfen, dass sie da sehr große Probleme mit haben. Ja. Könnte man da nicht irgendwie dass denen da helfen, dass man da ansetzt, dass sie das sozusagen zur Genesung bräuchten? Ja. Na, das argumentiert man immer wieder. Ja. Aber in Deutschland ist es ein bisschen besser. In Deutschland kann, wenn das sozusagen von einer therapeutischen, von einer Flüchtlings-, also hier wäre es Behandlungszentrum für Folteropfer oder von einem Therapeuten und Fachpsychiater, sozusagen indiziert wird, dass der arbeiten soll, weil er sonst schwerst krank wird, dann ist das möglich. Bei uns ist das nicht möglich, mit einem Fachgutachten. Nicht? Bei uns kann man nur Schwarzarbeit vermitteln. Das ist, ja. Oder dann manchmal, ja, dann einfach penetrant. Es gibt Stellen, die absolut keiner haben will, kein Österreicher. Wenn sich dann da nun überhaupt keiner drauf bewirbt, dann kann auch ein Flüchtling sich darauf bewerben und kriegt das manchmal. Also dieser Herr da mit den aufstrebenden Haaren, mit den gesträubten Haaren, der hat dann als Stallbursche irgendwo eine Stelle bekommen, obwohl das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen war. Ja, das hat ja auch was mit Ankommen im Land. Ja, natürlich, mit Anerkennung. Das Wichtigste, die wichtigsten Ressourcen sind Anerkennung. Und zwar Anerkennung als arbeitender Mensch, Anerkennung als Rechtssubjekt und Anerkennung als liebender Mensch, zum Beispiel als Familienvater, Ehemann, Ehefrau und so weiter. Nicht? Und das ist bei Flüchtlingen alles verdreht. Die haben kein Bankkonto, ja? Sie können, sind nicht geschäftsfähig, so gewissermaßen. Ihr Rechtsstatus als Flüchtling ist nicht anerkannt, als Asylwerber, Bewerber, sagt man hier. Sie dürfen nicht arbeiten, keine Anerkennung als Arbeitender. Und oftmals als Familienautorität auch nicht anerkannt, weil die Kinder, die sozusagen parentifiziert sind und für die Eltern übersetzen und die Integration und die machen. Ne? Also das ist. Und ich wollte noch ein ganz weiteres Statement an den neuen Flughafen. Das ist jetzt gerade, der ist ja verschoben worden, die Eröffnung. Das Einzige, was schon eröffnet ist, ist das Abschiebezentrum. Ja, ja, das ist. Deutschland ist da auch nicht besser. Die schieben. Man kann doch. Und Deutschland schiebt ja ab nach Tschetschenien, mehr noch als die Österreicher. Und man kann doch keine Menschen nach Tschetschenien abschieben, ja? Ich meine, da regiert dieser Herr Kadyrov, und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Sie, Kollegen, die aus Wien kommen, weiß das, dass der in Wien auf offener Straße jemanden hat ermorden lassen, der beim Gerichtshof, also beim Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg eine Aussage hinterlegt hätte, dass er von Kadyrov selber gefoltert worden ist und dann aber auch gezwungen worden ist, bei ihm in der Leibwache zu arbeiten. Den Herrn Israilov, das ist, man hat die unmittelbaren Täter, einige davon geschnappt, verurteilt, ein Haupttäter durfte zurück, den hat die Polizei wieder laufen lassen und es steht in den Ermittlungsunterlagen der Staatsanwaltschaft offiziell drin, dass der Herr Kadyrov der Bestimmungstäter war, ja? Wie das so schön heißt. Ja, der ist da Präsident, ja, von Putins Gnaden und man sagt, man kann die Menschen dahin abschieben. Ja, es geht doch nicht. Gut, Aufregung. An der Stelle, das wollte ich eigentlich noch sagen zum Hauptthema. Da habe ich hier unten noch so ein Schema, warum die Arbeit so anstrengend ist in dem Bereich. Sie haben hier ein Dreieck Verfolger, Opfer, Retter. Ja? Je schlimmer das Opfer verfolgt wird oder sich verfolgt wähnt, desto größer ist der Auftritt des Retters. Und da habe ich ein Stichwort hingeschrieben, idealisierende Kollusion. Dann kommt also das Opfer und sagt, nur Sie können mir helfen. Die anderen haben nicht geholfen, Sie machen das. Beim Retter geht das rein wie Butter, weil Komplimente wollten wir immer schon hören. Und dann können Opfer und Retter sich ganz leicht gegenseitig idealisieren, mit hohem Risiko. Dann fängt der Retter an, die Verfolger zu verfolgen, so wie ich das gerne mache, indem ich also Gutachter attackiere oder Politiker anzeige. Das ist aber nur beschränkt gut und hilfreich. Hier, der Retter entwickelt einen labilen Narzissmus. Der Christian Pross hat darüber ein sehr schönes Buch geschrieben auch. Da sagen die Leute in den Interviews, also die Flüchtlingstherapeuten, wir fühlen uns wie Mutter Teresa, ja, ausgesaugt, und manchmal fühlen wir uns auch wie Don Quixote. Ja. Und ich würde sagen, so ist das auch. Ein labiler Narzissmus, ich würde sagen, so wie eine Mischung aus Mutter Teresa und Zorro, Retter der Enterbten. Bloß den Zorro kann man nicht ausagieren, ein behinderter Zorro. Man hat sozusagen immer den Degen als halb aufgeklapptes Taschenmesser in der Hosentasche. Ja? Also so. Das ist ein äußerst anstrengendes Lebensgefühl. Und Sie kriegen dann als Retter oder als Helfer zwei Ego-States, die Sie irgendwie koordinieren müssen. Das eine ist der therapeutische Ego-State, den man ja erhalten muss, und da muss man beruhigend sein, einfühlsam, ja? Angst reduzieren, ne? auch ein bisschen witzig, wenn es gut geht, gelassen, ne? Das ist der therapeutische Ego-State. Und auf der anderen Seite haben Sie einen anderen Ego-State, den des Menschenrechtsaktivisten, den können Sie auch nicht abschaffen. Ja? Manche sagen, zum Beispiel der Christian Tross hier in Berlin sagt, um Himmels Willen, Therapeuten, macht das nicht. Übergebt das an Rechtsanwälte, Spezialeinrichtungen und so weiter. Er hat gut reden, er selber ist in einem politischen oder fachärztlichen Komitee, was öffentlich auftritt gegen die Folgen der Guantanamo-Folter. Also irgendeiner muss es machen. Ja? Man kann das in einem Team aufteilen, man kann sagen, das machen unsere Leute, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Aber wenn Sie nun schon mal das Telefon da stehen haben und Sie wissen, wenn ich jetzt bei der Zeitung anrufe, dann kann man vielleicht die Abschiebung verhindern, dann warte ich doch nicht, bis irgendein Menschenrechtskomitee nächste Woche zusammentritt und da etwas macht. Also das ist einfach ein sehr anstrengendes Lebensgefühl und man könnte es nennen, es geht um das Empörungsmanagement. Empörung ist ja so ein Stichwort geworden seit dem Herrn Essel, nicht? Antignez-vous, empört euch die Indignierten. Das ist schon richtig. Und in vielen Berufsfeldern, also in diesem Berufsfeld, kommt man da nicht dran vorbei. Man muss das irgendwie auch tun. Ja? Zusammen mit Kollegen, gutes Team. Was oft passiert in einem Team, ist die wechselseitige Entwertung. Da sagt der Therapeut, die Therapeutin sagt, ich kann euer öffentliches Jammern und diese ständigen Pressekonferenzen nicht mehr ertragen. Das hält mich von der Arbeit ab. Ja? Bringt Unruhe in unsere Einrichtung. Und die menschenrechtspolitischen Aktivisten sagen, ja, wie kann man überhaupt Therapie weitermachen, als ob nichts passiert wäre, wenn wir wissen, dass die Würde unserer Patienten oder auch ihr Aufenthaltsstatus hier so gefährdet ist. Ja? Wie könnt ihr das machen? Da in Ruhe vor euch hin therapieren, die neuesten Methoden ausprobieren, die Klopftherapie ist jetzt zum Beispiel sehr beliebt, nicht? Nach Bohne und Gallo, kann ich auch alles, ja? Oder EMDR und so weiter. Also wie kriegt man das unter einen Hut? Es geht letzten Endes, aber man braucht dazu ein gutes Team, vielleicht eine vernünftige Ehefrau und ein paar Hobbys, ja? oder so etwas. Ja? Oder einfach starke Nerven. Ja. Wer bezahlt einen eigentlich für so eine Arbeit? Also ich werde nicht bezahlt, weil ich sage, es gehört, ich bin lebenslang Beamter, noch bis Februar des kommenden Jahres. Ja. Ich sage, einer muss es machen, ja? Ohne Risiko, mir kann nichts passieren. Aber unsere Therapeutinnen kriegen 52 Euro die Stunde. Bei uns zahlt es die Krankenkasse. Wir sind relativ angesehen mittlerweile. Also wir haben eine Vollfinanzierung. Nicht? Und der Europäische Flüchtlingsfonds in Brüssel zahlt unser Projekt. Und dann haben wir noch alte Opfer des Naziregimes, also die als Kinder Opfer geworden sind. Da zahlt der Nationalfonds für die Opfer des Nationalsozialismus aus Wien zur Gänze. Also bei uns ist voll finanziert. Was gibt es in Deutschland aber noch? Dieses spezielle Programm für die Nazi-Opfer, das gibt es in Deutschland so nicht, meines Wissens. Doch, ja. Es gibt irgendein Zentrum für die Folteropfer von der DDR. Ja, das gibt es auch für Opfer der politischen Verfolgung. Ja. Entschuldigung. Ja. Gut. Ich gebe mal das hier durch. Ich habe keine Bücher mitgebracht, außer diesem einen Exemplar. Wen das Buch interessiert, der kann das im guten Fachhandel erwerben. Klett Kotter. Können Sie mal werfen. So, super. Ja, aber da war noch eine Frage von einer Kollegin, die ich nicht beantworte. Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen bezüglich Arbeit. Es gibt ja auch Arbeit, die begleitend zur Therapie angeboten wird. Also das ist Arbeit, die dann die Patienten ja nicht machen um des Geldes wegen, sondern der Beschäftigung wegen. Ja. Da gibt es auch keinen. Es gibt bei uns, wir haben bei uns in unserer Einrichtung längere Zeit ein Gartenprojekt gehabt. Also das war ganz super eigentlich, da sind die Frauen, es war nur für Frauen, die haben da in so einem großen Schrebergarten, haben die also Gemüse angebaut und Salat und so weiter. Und das fanden die ganz super, weil die ja auch so gern, wenn es irgendwie geht, wenn es erlaubt ist, kochen und andere Leute einladen. Und das ist uns aber untersagt worden aus Brüssel oder vom Innenministerium, weil so stellen die sich nicht Psychotherapie vor. Das haben sie noch nie gehört, dass da also Kohlköpfe irgendwie eine Rolle spielen. Haben sie uns verboten. Und haben gesagt, wenn ihr das macht, ja, dann streichen wir euch alle Gelder. Wir haben es dann, und jetzt macht es aber eine Fraueninitiative, die machen das, selbst unter einem anderen rechtlichen, sind die Frauengärten autonomen. Genau, das würde ich fragen, also abgesehen. Und da gehen viele Flüchtlingsfrauen hin und finden das ganz, ganz super. Also sozusagen, es ist schon möglich, auch andere Projekte ranzuketten. Ja, ja. Da gibt es Gesetze, die das verbieten. Oder? Ja, uns haben sie es verboten, aber es gibt dann immer Möglichkeiten. Und diese Frauengärten sind einfach sehr gut. Bloß im Winter fehlen sie dann. Und eine andere Frage zum Psychodrama, was ich gerade nicht weiß, aber inwiefern ist das verbreitet in Österreich oder Deutschland? In Deutschland ist es als eigenständige Psychotherapiemethode nicht anerkannt, weil sich die Psychoanalytiker und Verhaltenstherapie-Lobby da immer wieder durchsetzt. Die Systemiker sind, glaube ich, jetzt auch anerkannt, nicht? Haben auch ein bisschen länger gebraucht. Sollten bald einmal. Auch die Gesprächstherapeuten sind nicht anerkannt. Ja, also, das sind nicht mehr, die waren mal. Waren mal, ja. Und in Österreich ist aber das Psychodrama als eigenständige Methode anerkannt und wird finanziert und wir bilden da Leute aus. Und das funktioniert eben auch interkulturell so gut. Gerade wenn die gesprochene Sprache ein bisschen schwierig ist. Ne? Ja? Gehen Sie mit dieser Dialektik von Anpassung und Widerstand innerhalb der Psychotherapie rum? Also es klang jetzt so durch, dass die Menschenrechtsarbeit natürlich ein wichtiger Bestandteil ist, der am Ende der Therapiesitzung oder außerhalb stattfindet. Aber welche Rolle spielt das in der Therapiesitzung? Ja, das ist eine gute Frage. Man muss da ganz vorsichtig sein. Ja? Ich kann mich natürlich mit meinen tschetschenischen Patienten stundenlang aufregen über Putin, ja, und Herrn Kadyrov, ja, das tue ich auch manchmal, aber wenn mich das dann davon ablenkt, mit ihm zu arbeiten über die traumatischen Erinnerungen oder vielleicht seine Überlebensschuldgefühle oder warum er jetzt weggegangen ist und Freunde von ihm sind umgekommen oder jetzt noch im Gefängnis. Also wenn es uns davon abhält, ja, dann ist es nicht gut. Aber die sollen natürlich auch wissen, die Patienten wissen die auch im Allgemeinen, die Patientinnen und Patienten, dass man auf ihrer Seite steht. Nicht? Und das ist auch mittlerweile eine Lehrbuchweisheit bei den Traumaleuten, dass man sagt, abstinent. Ja, ja, Abstinenz ist unbedingt erforderlich, aber Unparteilichkeit geht nicht bei Gewaltopfern. Nicht? Verstehen Sie den Unterschied nicht? Also man sollte die Leute nicht ausnutzen, finanziell oder auch für den eigenen Narzissmus oder für die eigene Wichtigtuerei, ja, das ist sehr wichtig, aber sie sollen einfach wissen, dass man auf ihrer Seite steht. Was manchmal ein bisschen kompliziert ist, weil man auch was ihren Opferstatus angeht, auf ihrer Seite steht. Aber sie haben natürlich, es gibt natürlich auch Leute, die schlagen ihre Kinder. Muss man ihnen das sagen, dass man das nicht mag und dass das hier auch verboten ist? Und ich kenne auch so einige ganz schreckliche Fälle, wo jemand gemordet hat. Ja. Also da gibt's, das ist dann, also da das ist schwierig. Das kann man nicht mit Techniken EMDR oder irgendwie als Stressreduktion dann behandeln, den Stress reduzieren, wenn jemand gemordet hat, sondern da geht es dann um Schuld und Wiedergutmachung, wenn es irgendwie möglich ist, ja. Oder vielleicht überfordert es einen auch manchmal. Aber sozusagen das Opfer, ja, muss anerkannt werden. Und man sagt, wir sind hier auf Seiten der Opfer in unserer Einrichtung. Das wissen die Leute auch. Ja, bitte. Das wäre meine Frage, warum arbeiten Sie mit dem Begriff Opfer? Wie bitte? Warum arbeiten Sie mit dem Begriff Opfer? Ja, meine Enkelin hat mir erzählt, oder ich glaube das auch gehört, dass Opfer jetzt hier schon so ein Schimpfwort ist, so unter Jugendlichen. Ne? Früher hat man gesagt, du blöder Loser, jetzt sagt man, du altes Opfer. Ne? Irgendwie. Das Wort Opfer hat ja viele Bedeutungen. Und ich, im Englischen ist es vielleicht leichter. Also man würde sagen, wenn jemand so sagt, Victim, würde man sagen Victim, genau. Dann gibt es im Englischen noch einen zweiten Begriff, nämlich Survivor. Survivor. Und wenn man in der Psychotherapie, würde ich sagen, geht es darum, wenn jemand ein Opfer ist, also wie dieser türkische Mann da mit den Verbrennungen und Narben und so weiter, muss man das erst einmal anerkennen, nicht? Und sie sind ein Opfer von Gewalt. Ne? Absolut, ja. Ja, das sonst. Und dann geht es aber auch darin, bei jedem solche Anteile zu entdecken, wie dass er auch listig gewesen ist, dass er ja auch überlebt hat, dass er sich zum Beispiel im Lager, als man ihm die Augen verbunden hatte, ihm auch einmal gelungen ist, die Binde ein bisschen abzustreifen und sich die Architektur, den Aufbau des Lagers zu merken, um zu wissen, wo er überhaupt ist, um das vielleicht später anderen Leuten mitzuteilen, ja, vielleicht auch an Widerstandsgruppen zu geben. Also da haben die meisten dieser Opfer hätten nicht überlebt, wenn sie nicht diese Fähigkeiten hätten gehabt hätten, als Survivor oder ich würde sogar sagen als Trickster manchmal. Manchmal ist es ihnen gelungen, auch Folterer erfolgreich zu belügen und auszutricksen. Also, aber ist das ein bisschen eine Antwort auf Ihre Frage, wenn man den Opferbegriff so trotz... Das interessiert mich einfach, also ich weiß, Behandlungszentrum nennt sich Stiftung Überleben. Die reden auch von Überleben. Ja, ja, ja. Und es hat eine andere Konnotation, es hat eine andere Bedeutung. Ja. Ja, ja. Ja, es kommt immer auf den Kontext an, wo man es verwendet. Also wir haben zum Beispiel in eben diese alten Damen und Herren, das Nazi-Regime überlebt haben bei uns, da geht es auch immer darum, die kriegen zum Beispiel, wenn das anerkannt ist, kriegen sie eine Opferrente. Ja? Da muss man Gutachten schreiben, die das belegen. Ja? Und das macht dann schon einen Unterschied, ob jemand 500 oder 600 Euro mehr hat im Monat als anerkanntes Opfer. Nicht? Und natürlich haben sie auch alle... waren sie kreativ, um im Lager zu überleben und haben Leute ausgetrickst und manchmal vielleicht auch Opfer überlistet, andere Opfer, oder es sind ja nicht nur edle Menschen, nicht? Also den Teil gibt es natürlich auch. Aber wenn ich gleich damit komme und sage, naja, ihr habt ja das Lager überlebt, sonst säßen sie nicht hier, ja? Und dann ist das irgendwie gemein, ja? Das ist dann irgendwie gemein, wenn man gleich auf diesen Survivor und den Trickster zu sprechen kommt. Ne? Aber irgendwann spielt er eine Rolle, auch für die Heilung. Ja, bitte. Ich glaube, also, wie ich das auch verstanden habe, ich kenne auch die Diskussionen um den Begriff des Opfers. Glaube ich, das Problem ist, dass es halt auch so eine Konnotation halt von also passiv. Ja, ja. Sein. Ich kenne das aus meiner Arbeit, dass ich vielleicht zu spät auch mein Praktikum machen in Ex-Jugoslawien mit Frauen, die halt massenvergewaltigt wurden, in der Kriege ist. Und da hat sich hier der Begriff der Betroffenen sozusagen durchgesetzt. Und eigentlich finde ich den ganz gut. Also ich kann auch mehr mit dem Begriff Betroffene als Opfer anfangen. Ja, aber wenn jemand Gewalt angetan wird und es wird von anderer Seite verleugnet, denke ich, ist der Begriff des Opfers manchmal zu sagen, er ist einfach ein Opfer geworden, oder wenn es um einen berechtigten Rentenanspruch geht oder im Asylverfahren, ja. Aber natürlich soll man, es gibt einen schönen Ausdruck oder eine Formulierung von einem Kollegen Tom Lewold aus dem Kinderschutzbereich, der spricht von der Einbetonierung in die Opferrolle, die leicht passieren kann. Nicht? Dass man da nicht mehr rauskommt und auch sozusagen dann anfängt, das ist dann eine Rollenverengung, auch im Sinne des Psychodramas, dass man dann sozusagen nur noch über diese Rolle in die Welt tritt und Einfluss nimmt. Ja? Und davon gewissermaßen lebt. Ja? Das ist also unwürdig. Ne? Unwürdig. Das gibt es. Die Kriminologie spricht ja von der sogenannten Primär- oder sekundären Tertiärviktimisierung. Von der Primär? Viktimisierung, ja, ja. Genau, also Schwedenkrimi, der hat über Kriminologie geschrieben. Und wir müssen halt wissen, dass in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, wir haben halt ein absolut täterbezogenes Strafrecht. Ja. Dadurch ist natürlich die Rolle ganz klar, dass Opfer so viel im Hintergrund geträgt. Ja, ja. Und deshalb sage ich so, ich habe ja vorher an dem Beispiel des Beamten erzählt, wo der... Bisschen lauter. Sie haben vorher erzählt, dass dieser Beamte, dass Sie sozusagen verstehen können, dass der Beamte quasi wegschaut, also wenn er seinen Asylantrag stellt. Ja. Und dann möchte jetzt irgendwas, möchte er irgendwo anerkannt werden als Opfer, aber im Grunde fängt es da schon an, weil die Behörden selbst sozusagen dieses Antrag selbst, dieses Abwehrmechanismus aufbauen, diesen Einzelstress haben, diesen Menschen zu sehen mit seiner fehlenden Fußmatte, was er auch immer hatte. Und da beginnt schon die Primärviktimisierung, ist das, was überhaupt gefoltert wurde, die Sekundärviktimisierung, ja. Eben das durch die Behörde passiert. Wo soll dann der Mensch überhaupt Hilfe bekommen? Und die Tertiär ist dann, wie Sie gesagt haben, tatsächlich in der Rolle des Opfers und einsetzen. Ja. Das ist das Problem. Genau, ja. Daran ja, man muss aus diesem Dreieck, was ich da kurz angedeutet habe, Opfer, Verfolger, Opfer, Retter aussteigen. Also ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass ich für Leute einen Behördenanruf mache, ja? Meistens dann in ihrer Gegenwart, damit sie, dass ich ihnen Arbeit abnehme, ja? Was nicht nötig ist. Also, und dann, wenn sie dann zum Beispiel feststellen, dass die Hälfte der Beamten etwa auch wohlwollend ist, nicht? Dann steigen sie natürlich aus dieser Fantasie, ich werde von allen verfolgt. Das ist die einzige Chance, ja? Da haben sie nicht diese, es kann diese, die müssen da raus, ja? Oder das ist schon richtig. Aber nicht, ich kann nicht gleich am Anfang der Betreuung oder der Therapie, muss ich erstmal sagen, Mensch, ihr seid Opfer, ja? Und du hast dein Kind verloren. Und das ist grauenvoll, ja? Da darf ich nicht gleich sagen, ja, aber das haben sie doch auch überlebt, oder? Ja, genau. Das ist ja, ich meine, aber so reden... Wie bitte? Das ist ja nochmal eine zusätzliche Idee. Ja, das ist ja wirklich so, wie Sie sagen, es gibt die primäre Traumatisierung, es gibt die sekundäre Traum- oder Viktimisierung, es gibt die tertiäre und das geht in vielen Fällen immer so weiter und das muss man eben unterbrechen. Aber es geht. Das ist ja prinzipiell so eine Debatte, also die durchzieht sich in der kritischen Psychologie, inwiefern man therapeutisch auch tätig wird und dadurch auch das Gesellschaftssystem wieder unterstützt. Ich kenne das zum Beispiel Theater der Unterdrückten. Ja, Boal, ja. Genau, Boal hat sich zum Beispiel sehr lange dagegen gewehrt, dass die Leute, also dass die Protagonisten sozusagen, dass er Therapie macht, ja, also ja. Es wurde auch unterstellt, es wäre auch eine therapeutische Form, ja. Das hat er ja auch durch Kontakt mit dem Psychodrama stückweise revidiert, ja. Und deswegen hat man diese Dialektik, hat man immer, also da steckt immer drin, also einerseits gesellschaftliche Veränderungen machen zu wollen und auf der anderen Seite sich auch um die kümmern, die halt unter dem System leiden, ja. Genau, also und da gibt es sicher Überschneidungsfelder, gerade beim so Theater der Unterdrückten oder Soziodrama, wo man es nicht genau sagen kann, was ist das jetzt Gruppentherapie oder Öffentlichkeitsarbeit. Aber es gibt doch auch einen Bereich, wo man wirklich sagen kann, das ist Psychotherapie sinnvollerweise in einem geschützten Raum, ja, wo nichts nach außen dringt, wo es eben um sehr persönlich maßgeschneiderte, ich sage mal, Befreiung von eingeklemmtem Leben geht und das sieht bei jedem anders aus. Ja? Bitte, da hinten war eine Pläne. Ja, ich wollte fragen, inwiefern manchmal dieser Zwang, einfach noch als Opfer anerkannt zu werden von irgendwelchen Behörden, so Erfahrungen selbst noch verschlimmert, dadurch, dass man sich eigentlich noch mehr so präsentieren muss als. Ja. Ja. Ja, es ist so, wie Sie sagen. Das ist oft so. Dass viele Menschen keine andere Möglichkeit haben, überhaupt hier bleiben zu können, als durch die Betonung ihres Opferstatus. Ja? Und bei uns ist es so, dass die angeblich Asylbewerber, die traumatisiert sind, eine besondere Schonung erhalten sollen. Und man kann manchmal mit Traumagutachten die Abschiebung verhindern. Aber das ist eigentlich unwürdig. Es gibt Menschen, die sind in ihrem Leben bedroht, wenn man sie zurückschiebt nach Tschetschenien oder in den Kongo, ja, oder auch andere Länder. Sie sind mit dem Leben bedroht, sind aber, wie soll man sagen, aufrecht, ja, derzeit aufrecht. Es gibt mutige Frauen, und Männer, die keine Traumasymptome entwickeln und die müssen geschützt werden. Ne? Nur weil die gesund und stabil sind, kann ich doch nicht sagen, ist nicht traumatisiert, kam zu Herrn Kadyrov. Ja? Es gibt solche Leute. Teilweise ist es ja bekannt von Menschen mit einer religiösen Orientierung, die Zeugen Jehovas zum Beispiel, nicht? Sind, über denen weiß man das genau, dass die nach dem Krieg so gut wie keine Traumasymptome entwickelt haben, sich irgendwie auch, die waren, haben so fest geglaubt daran, dass das Sinn macht, zu widerstehen und auch unter Umständen zu sterben unter dem Naziterror. Also das gibt es. Das gibt es manchmal bei sehr gläubigen Menschen, auch bei, bei Kommunisten soll es das gegeben haben. Und anderen, ich sag mal, Gläubigen. Und dann kann man die doch nicht dafür bestrafen. Sagen sie, so, sie sind so stabil, sie haben, habe ich aber auch schon in Gutachten gelesen, dass dann jemand sagt, die Person verfügt über so viele Resilienzfaktoren, dass man sie risikolos zurückschieben kann. Habe ich auch schon gelesen, von Fachkräften formuliert. Ja? Und das ist völlig richtig, ist auch irgendwie unwürdig, dass wir erst eine Traumadiagnose brauchen, um Menschen vor Abschiebung in eine Diktatur zu schützen. Ne? In vielen Fällen hilft es, ja. Und natürlich werden die dann auch manchmal aufgebauscht, ja, die gesundheitlichen Probleme, die jemand hat, ja, um ihn zu schützen. Das ist leider so. Aber es ist immer noch besser, ich mache das, als ich mache ein vorschnell bösartiges Abschiebungsgutachten. Ja, ja. Weitere letzte Fragen. Könnten wir aufhören? Sie müssen, ja, bitte. Sie müssen pünktlich weg. Ja, ganz schnell. Ich wollte fragen, wie das ist mit der Thematisierung von Rassismuserfahrungen in der Therapie, weil ich habe mich in der Literatur viel mit Wirkung von Folter beschäftigt und selbst die Studien, die dann irgendwie das Asylsystem mit einbeziehen und gucken, wie ist das, können die Leute arbeiten oder nicht, gucken wenig drauf, erleben die Leute Rassismus. Manche. Gleichzeitig, also ja, aber wirklich wenig. Ich hab's nicht so viele, nein, habe ich nicht. Und aber gleichzeitig gibt es ja Studien, die auch sagen, Rassismus hat. Das ist die? Also hat ja irgendwo, macht ja was mit den Leuten, beschäftigt die Leute ja auch. Ja, ja. Ist das irgendwas, was in der Therapie sich auch wieder... Manchmal, aber es ist nicht so ein vordergründiges Thema. Nicht? Natürlich gibt es bei... Gegenüber Schwarzen, also Schwarzafrikanern, gibt es Vorurteile und ich habe ja kurz schon erwähnt, bei uns hat es eben diesen grauenvollen, niedergebügelten Brandanschlag gegeben in Klagenfurt. Das ist also unglaublich, ist niemand bestraft worden. Ja, das weiß man aber inzwischen mit 99%iger Sicherheit, dass das eine Brandlegung war, sehr wahrscheinlich von Rechtsextremen oder fast sicher. Ist nichts passiert, nichts verfolgt worden. Da spielt natürlich Rassismus eine Rolle. Nicht? Und ich habe eine, zum Beispiel eine Patientin aus Nigeria gehabt, oder ich habe sie noch, die jemand kannte in diesem Heim, der bekannte den, der da sich das Genick gebrochen hat, als er rausgesprungen ist. Und dann war bei ihr alles wieder da, weil ihr Haus haben sie auch abgebrannt in Lagos. Ja? Und sie musste flüchten als Hexe nach Europa. Ja, sicher beeinträchtigt das. So ein rassistischer Übergriff des Befinden der Leute, nicht? Aber dann auch wieder nicht. Also da, bei der Dame war ich zum Beispiel ganz gerührt, die ist außerdem noch behindert, kann sich schwer bewegen, dass viele Beamte im Sozialamt und so weiter, Bundessozialamt, Magistrate, sie einfach unterstützen. Die kommt immer wieder, kriegt immer wieder eine Verlängerung ihrer Aufenthaltskarte da, nicht? Also das ist ganz unterschiedlich mit dem Rassismus. Natürlich muss man den Rassismus schwer bekämpfen. Sie können, ich habe hier einen Aufsatz über Rassismus. Habe ich Ihnen den gegeben? In einem Handbuch über Vorurteile. Ein paar Sachen muss ich auch loswerden. Die Kollegin promoviert nämlich bei mir, deswegen. Und muss weg, deshalb kriegt sie das. Aber dieses Klima ist natürlich rassistisch von den Politikern. Nicht? Das, und das natürlich spüren das die Asylwerber, ja? Das ist schon, ja bitte. Also ich möchte jetzt doch nochmal eine Schlussfrage stellen, also für mich etwas Schlussfrage. Wie gehen Sie damit um, mit so viel Leid und Bedrängung, das überhaupt aushalten und immer wieder aufarbeiten zu können, damit Sie diese Arbeit weitermachen können? Also Empörung, ja, und Therapeutenleistung zu sagen, müssen ja beide zusammenkommen. Also das wäre immer interessant, wie Sie das sozusagen persönlich beantworten. Ja. Machen Sie das am besten, dass Sie den Blutdruck kontrollieren können? Das ja, nee, der ist schon, das kann manchmal sehr extrem, der Blutdruck. Ja. Und dass Sie auf der anderen Seite so einflussfähig ja bleiben können. Ja. Na, also eine Möglichkeit von mir ist natürlich, dass ich schreiben kann, ja, und dass ich ziemlich schnell mittlerweile an die Öffentlichkeit komme, ja, und auch Politiker oder Polizeipräsidenten öffentlich lächerlich mache, gelegentlich, ja. Also das macht mir dann auch eine gewisse Freude. Oder Sie können, Sie wissen ja, dass bei uns die Regierung jetzt zusammenbricht in Kärnten, ja, diese ganze Betrügertruppe, ja, fliegt auf, die stehen alle vor Gericht, ja. Ja, das sind dieselben Leute, die eben diese Hetzpropaganda gegen Asylwerber betrieben haben und immer noch so dieses Internierungslager Saualm, der letzte Wunsch von Jörg Haider, aufrechterhalten in Kärnten. Die fliegen im Moment auf. Also dieses primitive Gefühl der Schadenfreude. Ich hoffe, dass es weitergeht. Ja. Und natürlich ist das... ist das nervtötend, aber wir haben einfach, die meisten traumatherapeutischen Teams zerstreiten sich ja, ne, in diese Polaritäten, die ich da angedeutet habe. Wir haben das bisher nicht gemacht bei uns. Warum, weiß ich nicht. Möglicherweise deswegen, weil jede Therapeutin nebenher noch einen anderen Beruf, also eine private Praxis hat oder was anderes macht. Also weil niemand von uns ist existenziell abhängig von dem Betrieb da. Und wir haben schon zwei, dreimal gesagt, also wenn es halt nicht geht, also wenn Sie uns so Schwierigkeiten machen, machen wir den Laden dicht. Da würde niemand von uns existenziell scheitern. Dann haben wir nochmal den Menschenrechtspreis, Bruno Kreisky Menschenrechtspreis 1911 bekommen, mit ein bisschen Geld. Leider hat der Bruno Barenboim mit seinen 100 jungen Musikern den auch bekommen. Die haben uns das ganze Geld für das Festessen der jungen Leute dann abgesahnt. Aber es war trotzdem natürlich eine Anerkennung, ja, und das hilft dann auch wieder. Nicht? Haben Sie auch so etwas wie Supervision? Ja, aber zu wenig, eine gute Frage. Ja. Wir haben eine Kollegin aus Wien, von Hemmerjad, die früher auch bei uns gearbeitet hat, die kommt immer und supervidiert uns. Aber das ist fast zu wenig. Also das braucht man schon. Und dann braucht man wahrscheinlich auch individuell manchmal Supervision oder Eigentherapie mal wieder. Aber da gibt es aus der Soziometrie bestimmt genügend. Wie bitte? Da gibt es aus der Soziometrie genügend Kollegen, die es leisten können, oder? Die sich das leisten können. Nein, die das leisten nicht können. Die das leisten können. Ja, bei mir ist das Problem, ich habe so viele Leute ausgebildet in Kärnten. Finde ich selten jemanden. Ne? Aber es gibt immer wieder mal neue Verfahren, ja. Also zum Beispiel diese Klopftherapie, nicht? Ja. Kennen Sie das schon? Wo man denkt, das ist also nur wirklich albern, ja, dass man hier die Meridiane klopft und dabei was sagt, was einen beruhigt, ja. Also es funktioniert aber. Und das kann man sehr schön mit sich selber machen. Asiatische Methoden eigentlich. Ja. Und das kann man ja alles mit sich selber ausprobieren. Und noch ein paar andere Sachen. Dann Sport ist natürlich total wichtig. Empfehlen wir unseren Klienten immer, machen die auch. Man selber macht es vielleicht nicht immer. Also, obwohl ihn. Ich würde gerne noch mal fragen, was die kritische Psychologie nach Holzkamp und Osterkamp und die Praxisforschung, die da auch angestellt wurde, für ihre Arbeit noch für eine Rolle spielt jetzt aktuell. Naja, ich würde mal sagen, es bleibt der Grundgedanke, dass es immer auch, ja, um eine Veränderung der Gesellschaft geht. Also ich kann das jetzt nicht mehr so schön ausdrücken, wie Klaus Holzkamp das gesagt hat, konnte das mal, diese ganze Sprache. Dass es immer auch um die Veränderung der Bedingungen geht. Ja? Wie wird das formuliert? Die Rahmenbedingungen oder den Kontext, immer auch um die Veränderung des Kontextes, in dem wir leben und in dem wir Anpassung leisten. Das ist ja eigentlich genau dasselbe. Ja? Bloß ist sozusagen, was sozusagen dieses handwerkliche Wissen und Können angeht, die kritische Psychologie nicht sehr weit gekommen. Also die Bücher über Psychotherapie, da gab es damals eins, das war leider ganz schrecklich, über einen Fall, ein dänischer Kollege, das ist schon lange her, Ole Dreyer, ja, das. Und dann ist eben das Problem, ja, dass man dieses Handwerk, dieses psychotherapeutische Handwerk, nicht ohne Psychoanalyse heute oder Elemente der Psychoanalyse machen kann, ohne Psychodynamik, ohne ein Wissen um Verleugnung, ja, haben wir hier viele Beispiele gehabt, Verdrängung, Abwehrmechanismen über, wie unsere eigene Blödheit funktioniert, wie wir unserem eigenen Gewissen ausweichen, also all diese Sachen, die wir von der Psychoanalyse lernen können, und da kann ich mich dran erinnern, da konnte man mit Klaus Holzkamp offiziell nicht gut drüber streiten, aber es gab manchmal so Kolloquien im Institut, da habe ich dann gedacht, ja, der weiß ja, wie Psychoanalyse funktioniert, ja, und hat das irgendwie der Sache nach oder in Bezug auf bestimmte Probleme sehr schön nachvollziehbar gemacht, also diese psychodynamischen inneren Vorgänge und wie wir Dinge nicht wahrhaben wollen und so weiter, nicht? Gut, aber da bin ich einfach mittlerweile eben ein psychodynamischer Handwerker, eben auch von der Frau Redemann sehr stark beeinflusst, die ich gut kenne, Luise Redemann. Und ja, und ich, na, aber überhaupt, dass es überhaupt einen gesellschaftskritischen Anspruch gibt in der Psychologie, nicht? Das war, wenn ich es richtig sehe, zuerst hier in Berlin. Gab es auch anderswo, es gab es auch doch dann in Hannover bei Peter Brückner und natürlich als Teil der Frankfurter Schule auch. Aber innerhalb des Faches Psychologie ist er, ja, hier. Ich habe gesagt, hier in Oldenburg, auch hier in Deutschland. Ja. Und natürlich Österreich ist auch Tradition. Ja. Die Caruso Truppe da, nicht? Aus Salzburg und so weiter, nicht? Der Johannes Reichmeier, der war dann nachher Mitarbeiter bei mir. Natürlich gibt es das überall so, ne? Aber es ist ja rückläufig. Aber in Wien gibt es auch so eine Initiative Kritische Psychologie jetzt, die ziemlich große studentische Bewegung. Trier habe ich hier gelernt. Wie bitte? In Trier, ja. Ja, es geht nicht ohne diesen Aspekt. Entschuldigung, wenn Sie gerade noch einen Namen wiederholen, den Sie gerade genannt haben. Ich habe gerade gesagt, Sie sind... Namen? Ja, den haben Sie Namen genannt. Namen, was habe ich für Namen genannt? Also Brückner, Peter Brückner. Ja, okay. Ich habe da eben auch ein Buch. Caruso in Salzburg. Also Frankfurter Schule, natürlich Adorno, Horkheimer und so weiter. Nettekamp, oder was hast du gesagt, Ihre... Und Werdekamp, wie war der Name von Ihrer Kollegin? Luise Redemann, Traumatherapeutin. Ich glaube, das war der Name. Sie hat diese Ressourcenorientierung sehr stark eingeführt, so eine Art Revolution. Dann meinen alten Kollegen Johannes Reichmeier habe ich erwähnt, Ethnopsychoanalyse, der Caruso-Assistent war, und dann auch noch zu erwähnen, die Parins, Parin und Morgenthaler in Zürich. Der Paul Parin war bei uns auch Ehrendoktor, nicht? Und also die habe ich auch ganz gut gekannt und die haben ja nun da wirklich auch Verdienste. Die haben sich auch geäußert zu den Protestbewegungen in der Schweiz und immer wieder zu gesellschaftlichen Fragen und haben die Psychoanalyse ja sehr kritisiert wegen ihrer Abstinenz gegenüber der Gesellschaftskritik. Und haben das dann selber vorgeführt, nicht? Also Paul, das gibt schon. Das Psychodrama ist in der Hinsicht ein bisschen traurig. Ja? Auch schon der Moreno. Man hat es dem Moreno vorgeworfen, dass er eben als ausgewanderter jüdischer Mensch sich nie zum Holocaust geäußert hat und zum Nationalsozialismus. Aber vielleicht hat er, die haben einmal auf einer Tagung der Psychodramatiker in Amerika, haben sie mal Auschwitz gespielt, die Vorgänge an der Rampe. Und einer hat auch Eichmann im Hintergrund gespielt. Das muss ein solches Desaster gewesen sein, dass die danach sich da nie wieder dran getraut haben. Ja, Aber auf der anderen Seite gibt es ja zum Beispiel von Ferdinand Bühr von Ruhe, ja. eine sehr, sehr schöne Übersicht darüber, jetzt gerade Psychodrama und Gesellschaft, das Buch erschien 2010, ja. Wo er Text aus 30 Jahren zusammenstellt, wo er gerade anguckt und vergleicht, wie ist der Moreno zum, wie steht er zum Marxismus, ja, steht ja. er zum Anarchismus, hat sich mit ich habe das wohl gelesen, ja, ja. Und alles, was, was Psychologen und Psychiater zum Beispiel auch in ja. der Weimarer Republik hier schon ja, ja, ja. studiert ja, haben, das ist schon richtig. Übrigens auch wieder vergessen. Das ist schon richtig, das, das ist schon richtig. Das Psychodrama ist eigentlich seinem Wesen nach offen gegenüber sozialen Begegnungen und also bis hin zum Kosmos. Ja. Nur so richtig sozusagen, so, wie soll man sagen, eine richtige gezielte Gesellschaftskritik ja, oder antifaschistische Analysen haben sie nicht gemacht. Wobei ich sagen würde, meine Sozialpsychologie ist psychodramatisch, psychoanalytisch, psychodramatisch, wenn ich zum Beispiel dieses Treiben der Populisten da bei uns, Haider und jetzt Strache und so weiter, als Psychodrama analysiere, ja, als ein trügerisches Psychodrama, ja, was also die Sehnsüchte der Menschen missbraucht. Das ist eine Analyse von Inszenierungen und auch von Rollen. Also da hilft mir das Psychodrama. Man kann das machen mit dem Psychodrama, nur gibt es da nicht so viel. Man kann das gut machen mit dem Psychodrama. Und das ist auch kritische Sozialpsychologie dann. Und mit der Psychoanalyse auch, nicht? Ja. Noch da hinten noch eine Kollegin, dann werden wir bald aufhören. Noch eine kurze praktische Frage. Und zwar, Sie... reproduzieren viele von den Büchern und so weiter. Ich frage mich wirklich, was hört sich Ihre Arbeit, hört sich schon so viel an? Da muss man total wie, was? Sein. Also die Arbeit hört sich nach viel an. Viel Arbeit. Ja. Sowieso schon sehr viel Arbeit. Und ich frage mich, wie ich das schaffe, ich lese ganz wenig Bücher, aber die, das kommt einiges zusammen nach über 40 Jahren. Ja? Also wenn ich jedes Jahr nur drei Bücher lese und habe die einigermaßen im Kopf und kann die miteinander verknüpfen, dann das ist einfach auch altersbedingt. Dafür wird mein Namensgedächtnis immer schlechter. Ja? Also, aber ich kann so Argumentationsfiguren in Büchern einigermaßen behalten. Also das Kapital, was ich gelesen habe im Alter von 22 Jahren, habe ich einigermaßen im Kopf, ja, und weiß, wo welche Zitate sind. Seite 100 unten rechts. Ne? Aber dafür weiß ich die Namen von manchen Leuten nicht mehr. Aber es ist altersbedingt. Kommen Sie auch noch hin. Ja. Von Namen, wie heißt eigentlich die Einrichtung, dass Sie auch, wie heißt eigentlich die Einrichtung? Also ich leite eine Universitätsabteilung für Sozialpsychologie, Ethnopsychoanalyse und Psychotraumatologie mit ziemlich wenig Mitarbeitern und Mitteln. Und dann bin ich also Obmann, wie man in Österreich sagt, und Psychotherapeut in einer Einrichtung, die heißt ASPIS, Forschungs- und Beratungszentrum für Opfer von Gewalt, wo wir... Aspis. Aspis, kommt aus dem Griechischen, von Schutzschild, so wie Aspirin. Und da haben wir so ungefähr 200, 250 Klienten immer im Jahr und laufend etwa 100 Therapien. Aber ich mache nur ganz wenige davon. Das sind diese beiden Einrichtungen, wo ich irgendwie Chef bin, ne? Oder Mitglied. Ja, noch ein Kollege da. Zu den Namen, die hatten vorhin gesprochen, von der Einstudierung in die Opferrolle. Der Kollege heißt Tom ohne H, Tom, Lewold mit V, Lewold. Lewold, Tom Lewold. Ist in Köln im Kinderschutzzentrum und Systemiker. Ne, da weiß ich den Namen wieder. Ne? Aber manchmal weiß ich es nicht. Aber ich gehe in Pension im Februar, also dann wird es ruhiger. Ja, dann vielen herzlichen Dank für den. Ja, danke.